Willkommen bei Folge 7 von Nacho und Popcorn. Wir machen heute mal so einen kleinen Quickie. Die arme Laura ist krank zu Hause und möchte bespaßt werden. Und da haben wir uns Jasmina noch als Gast dazu geholt. Hallo ihr zwei, wie geht's euch denn so? Hallo. Jasmina, wie geht es dir denn? Mir geht's gut. Ich hatte heute einen freien Tag und habe endlich mal wieder ausgeschlafen. Wow. Angeberin. Schön. Ja. Ich habe den Zahn kaputt, aber das ist egal. Jedenfalls deswegen Hausarrest und deswegen sind die beiden eingesprungen und haben mir und versüßen mir jetzt den Abend. Vielen Dank dafür. Immer wieder gerne. Ne? Genau. Wer hat denn was Tolles gesehen? Tim, was hast du am Start? Ich habe seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ich habe so 2,5 Sachen gesehen. Das eine ist auf ganz neu auf Netflix ist eine neue Version von Dirk Gently's Holistic Detective Agency, heißt das, glaube ich, in der Ganze. Basiert auf einer Romanreihe von Douglas Adams, dem guten Mann, der auch den Hitchhiker of the Galaxy geschrieben hat. Und es gab vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal eine Verfilmung von der BBC. Die habe ich um ehrlich zu sein nicht gesehen und die neue Verfilmung ist als Serie angelegt von Max Landis, dem Sohn von Professor Joe oder John Landis. Das ist der gute Mann, der, wenn ich mich jetzt nicht, also in den letzten Sätze, der unter anderem auch die Gremlins gemacht hat, hat das Ganze ja geschrieben und verfilmt und da habe ich heute die erste Folge von gesehen. Unter anderem in der Hauptrolle Elijah Wood, der seiner aktuellen Maxime treu ist und gerne ein bisschen freakige Rollen spielt. Wo ich mich ganz besonders gefreut habe zu sehen, ist Richard Schiff, dem einen oder anderen vielleicht bekannt als Toby Siegler aus West Wing. Und zumindest taucht er auf, spielt einen Polizisten. Ich habe ein bisschen gefanboyt, als ich ihn gesehen habe. weil ich ihn länger nicht mehr gesehen habe. Und ich habe jetzt die erste Folge gesehen, ist auf Netflix. Kann man sich auch schon in der Gänze angucken, die ganze Staffel. So richtig eine viel Meinung dazu habe ich noch nicht. War jetzt zumindest jetzt nicht so, dass ich abgeturnt war. Sah ganz interessant aus. Und mal gucken, wie das sich so weiterentwickelt. Cool. Das klingt doch gar nicht schlecht. Elijah Wood, wo habe ich den denn vorher mal gesehen? Also ich meine, ich kenne Elijah Wood, das soll das jetzt nicht klingen. Aber ich habe mich gefragt, was der so davor die letzten Jahre gemacht hat. Elijah Wood hat unter anderem gespielt in Wilfred, falls ihr Wilfred kennt. Wilfred ist eine australische Serie. Davon gibt es ein US-Remake. Und im US-Remake spielt er die Hauptrolle. Und es geht darum, dass seine Nachbarin, auf die so ein kleines Auge geworfen hat, einen Hund hat. Nun ist es so, dass er den Hund als einen Mann im Hundekostüm sieht. Und das heißt, die ganze Zeit ist da dieser Mann im Hundekostüm und man fragt sich die ganze Zeit, ist es irgendwie eine Halluzination, ist es echt, nehmen vielleicht nur die anderen ihn als richtigen Hund wahr oder was auch immer. Und das ist ganz witzig. Ich muss aber sagen, ich habe nur die Hälfte der ersten Staffel gesehen. Ich finde es auf Dauer ist auch ein bisschen anstrengend. Weil der Humor zwar teilweise sehr gut ist, teilweise auch sehr schnell in diese Fremdscham-Ecke abdriftet und da bin ich mir immer sehr empfindlich, was sowas angeht. Aber da sind ein paar sehr, sehr großartige Dinge drin, weil er sich einfach natürlich wie ein Hund verhält. Also bevor sich auch so versetzt, wie der sich dreimal im Kreis soll und solche Sachen halt. Und der Hund ist am Fluchen die ganze Zeit, er kifft, er säuft und er versucht alles irgendwie zu poppen, was ihm im Weg liegt, also Kissen, Stuhlbeine oder wenn halt Gäste zu Gast sind bei Elijah Wood. Und der Hund heißt halt Wilfred, deswegen heißt er Wilfred. Und in dem Remake spielt der gleiche Typ diesen Wilfred, der auch in dem Original den Wilfred spielt. Und es wird nicht aufgeklärt bis zur Hälfte der Staffel, die du gesehen hast, das ist ja der Gag der Serie, dass dieser Typ einfach im Hundekostüm rumläuft und der Hund Wilfred irgendwie ist, so. Also natürlich wird das nicht so richtig aufgelöst. Also vielleicht ganz zum Schluss, ich habe die Serie halt nicht zu Ende gesehen, es gibt glaube ich 3 Staffeln. Aber deswegen meine ich, bis zu dem Punkt, den du schon gesehen hast, und eine halbe Staffel reicht ja nun schon mal, ist das nicht geklärt. Nee, also wie gesagt, sonst wird man ja schon vorweg den Gag der Serie irgendwie ein bisschen wegnehmen. Ich fände das total spooky, weil was ihr nicht seht, unsere Gästin hat ihren Kater, ist es, ne? Das ist ein Mann, glaube ich. Ach, den hat, der war nämlich gerade die ganze Zeit bei uns hier in der Videoübertragung und guckte uns an. Ja, er hat halt diese Rede und dann kam er aus seinem Kabuff. Er schläft immer in der Kammer, weil es ja so schön warm ist. Und wenn ich quatsche, dann kommt er immer dazu und wir wissen, was abgeht. Ja. Das ist gut, nur was ihr nicht wisst, ich sehe da einen Mann im Katzenkostüm. Deswegen. Oh. Prost. Gut. Was habe ich denn geguckt? Ich habe mich echauffiert. Okay. In großem Maße. Über einmal mehr The Walking Dead. Ich gönne ihnen alle Ratings, die in den, die fallen ja nicht mal mehr. Ich glaube, dafür muss ein Wort erfunden werden, wie wenig Menschen inzwischen auf The Walking Dead gucken, zumindest in Amerika. Mein Gott, haben die abgebaut. Mein Gott, haben die es geschafft, innerhalb der ersten halben, siebten Staffel keine Handlung aufzubauen. Nichts. Ui. Wir alle haben gefeiert, Negan ist da. Und ja, Jeffrey Dean Morgan zelebriert Negan. Ja, wir wissen, wer Negan ist. Das haben wir schon nach einer Folge geschnallt. Oder wir wissen es eigentlich auch schon davor, weil wir was mit den Comics anfangen konnten. Nur, wie kann man denn ernsthaft nichts anderes machen, als uns Folge für Folge zu sagen, dass Negan wirklich der böseste Typ auf der ganzen Welt ist. Oh, ist der böse, der ist so richtig böse. Und ja, es hat einen Unterhaltungswert, weil, wie gesagt, Jeffrey Dean Morgan kann das. Der hat sich die Rolle geschnappt und hat sie völlig, bringt die da völlig aufs Parkett. Nur, es passiert nichts. Er trifft wieder Menschen und er unterstreicht abermals, mein Gott, bin ich böse, ich bin der böseste Mensch der Welt. Und dann kommt wieder jemand anders und sagt, ey, bist du wirklich böse? Und er sagt, oh mein Gott, ich bin so böse. Und das habe ich mir jetzt 7 Folgen lang angeguckt, dass er wirklich böse ist, also richtig. Und es ist unfassbar mit Season-Finale und jetzt geht's ab. Uns wurde ein unfassbarer Kampf versprochen. Ich habe das gestern Abend geguckt und dachte, ja und jetzt? Und jetzt kämpft ihr dann auch bitte? Und es kam wieder nichts. Aber sie haben mal beschlossen, etwas zu tun. Das sind inzwischen die Schritte, die diese Serie nimmt. Sie haben beschlossen, etwas vielleicht zu tun im Februar. Und es ist absurd. Hätte ich mir nicht schon 6 Staffeln in Gänze davon gegeben, würde ich jetzt aufhören, das Zeug zu gucken. Was ja wohl schon viele Leute tun, also was ich mitbekommen habe, so was du schon sagtest, ne, gerade in den USA, ne, also eigentlich muss man da irgendwie bei dieser bei diesem Graphen, den man da anlegt, wo die Rating drauf sind, wie gucken, dass unten genügend Platz ist, wenn man weiter den Fall der Serie beobachten kann. Und ich glaube auch bei Time hat glaube ich auch der eine andere schon geschrieben, so, nee, mach ich nicht weiter mit. Ist aber auch wieder spiegelt auch mal ein bisschen das wieder, was die Probleme, die ich mit den Comics auch hatte an der Stelle. Ich bin halt auch nach der Negan-Arc ausgestiegen mit den Comics, habe ich glaube ich schon mal erzählt hier in diesem Rahmen. Ja. Und die einfach wahnsinnig langgezogen war und genau wie du sagtest, so, boah, Negan, ich bin ja so der böseste Bösewicht aller bösen Bösewichter. Und denkst du dir jetzt so, ja, ist ja schön, aber ist einfach so unglaublich überzogener Charakter, dass es irgendwann keinen Spaß mehr macht. Ja, mir macht es jetzt keinen Spaß mehr. Und ja, Jeffrey Dean Morgan ist hübsch, deswegen kann man noch ein bisschen durchhalten, ne? Ein bisschen. Aber ich gebe denen noch 2 Folgen. Und wenn die in 2 Folgen es nicht hingekriegt haben, also der Cliffhanger in den vergangenen Staffeln war, wir sehen riesige Zombie-Herden einbrechen, wir sehen Splatter, wir sehen Blut, wir sehen, oh Gott, jedes Leben scheint in Gefahr zu sein. Gestern der Cliffhanger war, jemand guckt durch ein Fernrohr. Okay. So, wow. Ganz genau. Und so habe ich da gesessen und dachte, nee, also, nee. ich bin echauffiert und fast raus. So, das war der kleine Laura-Rant zur Woche. Fantastisch. Also ich habe sonst gar nicht gesehen. Jetzt ist ja erstmal Pause wahrscheinlich bis Februar, oder? Ja. So war das doch. Zeit genug, dir alle 6 Staffeln anzugucken. Genau, könnte ich ja mal anfangen. Ja. Ja. Die anderen sind gut oder wird es immer? Oder ist nur die 7. halt jetzt die schlechteste? Naja, die einen so, die anderen sagen so. Okay. Ich sage, ich hatte das Glück derer, die das bis zur vierten Staffel einfach mal in einem Stück weggezogen haben. Mhm. So. Und nee, dritte Staffel, aber das spielt keine Rolle. Die zweite Staffel ist schwer, wenn man eine Folge pro Woche kriegt. Ich glaube, dann hätte ich da nicht mehr weitergeguckt, weil es viel überlegen ist. Und viel sollen wir nicht einfach hierbleiben an diesem schönen Ort. Und dieses Konstrukt Zombie-Apokalypse, was passiert mit der Welt, ist halt das, was mich eigentlich dahinter interessiert, neben den Zombie-Flattereien. Das finde ich auch irgendwie geil, muss ich schon zugeben. Aber es geht mir um dieses, was macht der Mensch, wenn? Und das wird gut austaxiert in den ersten 3, 4 Staffeln. Es gibt immer Momente, wo man der Zuschauer viel klüger ist und sagt, Punkt A, warum macht ihr das? Punkt B, warum macht ihr nicht das und das? Baumhäuser, so eine ganz simple Sache. Baumhäuser sind cool. Da kommen keine Zombies dran. Jedenfalls, das kann man sehr gut in einem weggucken. Also das ist, das macht auch Spaß, nur es wird dann schwierig, wenn sie in der Serie wie auch in den Comics den Move starten, zu sagen, und jetzt bilden wir wirklich Communities, die untereinander interagieren und eigentlich sicher sind. Dann fehlt denen halt das Brisante. So. Ja, also was ich halt nur weiß, meine Schwester, die mag solche Sachen überhaupt nicht, hat aber angefangen mit The Walking Dead und hat es weggesuchtet. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, so, oh, ich gucke mir das bestimmt auch bald mal an. Ja. Gibt's ja auf Netflix, soweit ich weiß, ne? Die Staffeln und der Rest kann ich mal gucken. Ja. Ja, definitiv. Guck dir das an, weil es ist wirklich unterhaltsam und sei es auch nur wegen falscher Beschilderung. Don't open dead inside, but don't dead open inside in der Serie. Naja, das ist ein kleiner Walking Dead-Witz. Jedenfalls genauso. Walking Dead ist toll gewesen und ich werde es in guten Erinnerungen. Ich würde es jetzt bei Bares für Rares verkaufen. Versteht ihr? Okay. Ja. So. Okay, das war's. Sonst noch jemand ein cooles Thema am Start? Ich hätte einen Film, den ich gern vorstellen möchte. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Her mit Joaquin Phoenix. Habt ihr den gesehen? Noch nicht gesehen, ist auch schon lange auf meiner Liste, weil ich auch sehr viel Gutes darüber gehört und gelesen habe. Ja, also hast du den gesehen, Laura? Nein. Nein. Ach, ich kann ihn nur empfehlen. Also, ja, eine Hauptrolle ist halt Joaquin Phoenix. Es spielt halt in der Zukunft, man weiß nicht in welchem Jahr. Und er steckt gerade in einer Krise, weil seine Frau sich von ihm getrennt hat und er so damit hadert, ob er diese Scheidungspapiere unterschreiben soll und so weiter. Und in seinem Job ist, dass er halt, weil er ein sehr empathischer Mensch ist, Briefe für andere Menschen schreibt, die ihre Gefühle nicht ausdrücken können. Ja, und dann, was eigentlich dann so ein Hauptteil der Geschichte ist, dass er sich ein Betriebssystem zulegt, was eine künstliche Intelligenz ist. Und dieses Betriebssystem wird im Original von Scarlett Johansson gesprochen und auch im Deutschen ist es ihre Synchronstimme. Und man sieht halt in diesem Film, wie sich so eine Beziehung zwischen den beiden aufbaut, ja, dass sie sich immer weiterentwickelt und für ihn immer persönlicher wird. Und ja, es ist halt total interessant, weil für ihn dann irgendwann auch Gefühle entstehen und ja, mit diesem Konflikt, dieses, es ist ja eigentlich nicht echt, aber trotzdem ist dieses System mir so nah, ja, und wie sich das halt alles so entwickelt, ist sehr, sehr interessant. Auch die Optik des Films gefällt mir total, also wie halt die Zukunft dargestellt wird. Ich konnte mich richtig also reindenken, weil ich dachte, so, es ist sehr realistisch. Es ist nicht zu übertrieben, aber es sind schon Veränderungen zu unserer jetzigen Welt. Und der Film hat auch immer so einen leichten Gelbstich, also so ein warm, es wirkt so warm. Ja, mhm. Und auch wie mit den Farben so gespielt, das gefällt mir richtig gut, ja. Und es hat mich auch ein paar Mal emotional gepackt, ja, weil ich so mich rein empfinden konnte, wie es ihm geht. Ja, ich glaube, ich war zu der, also schon, ich meine, der Film ist, glaube ich, 2013 rausgekommen und zu der Zeit war ich auch Single und ich konnte halt richtig nachvollziehen, wie es so ist, wenn du dann eine lange Zeit alleine bist und auf einmal ist da jemand, der sich dir so anpasst und dir so nah ist, ja, dass mich da so reinsteigert. Und es gibt zum Beispiel eine Szene im Film, die fand ich halt sehr berührend, wo er dann gemerkt hat, dass er hat sie dann gefragt, mit wie vielen Leuten hast du eigentlich Kontakt? Und sie sagt so, ja, mit 8000 sowieso. Und er dann total so, sie ist ja gar nicht nur für mich alleine da. Und halt dieser Konflikt und ist, ja, sehr interessant. Ja, also ich kann es nur empfehlen, diesen Film zu gucken. Ja, so. Sehr schön. Also wie gesagt, bei mir auch auf der Liste noch nicht geschafft, ihn anzusehen. Aber ja. Ich kann mit dem Stichwort künstliche Intelligenz gleich anschließen, denn ich habe... Darf ich noch eine Frage stellen zu dem Film? Weil nämlich, verstehe ich das richtig, dass du da mitgehst, dass du diese Liebesbeziehung verstehst als Zuschauerin? Ja, also ich kann mich halt gut hineinversetzen. Also ich meine, jetzt bei mir ist es so, ich habe in meinem echten Leben halt echt einen guten Freundeskreis, aber mir sind immer wieder Menschen begegnet, die mir erzählt haben, dass sie nicht mal einen guten Freund haben. Und ich glaube, wenn du sehr alleine bist, ja, und da auf einmal jemand ist, der dir zuhört, der alles für dich erledigt, der genau weiß, was du denkst, was du fühlst, ja, dass man sich in so eine falsche Welt halt hineinflüchten kann. Ich kann das irgendwie gut nachvollziehen, ja. Okay, ja. Weil das war meine Hemmung, warum ich den Film bis jetzt nicht gesehen habe. Ich hatte Angst davor, dass ich es nicht fühle. So. Mm. Dass ich da nicht mitgehe. Ich bin so ein Mensch, ich sag bei so Liebesfilmen immer, Und deswegen, wenn dann jetzt auch noch Joaquin Phoenix mit Scarlett Johansson, die aber eigentlich ein Computer ist und so weiter, dann bin ich eigentlich immer die, die dann sagt, das ist eine richtig gute Idee und jetzt gucke ich einen richtigen Film. Aber schön, wenn du sagst, dass man da mitgehen kann, weil dann lohnt sich der jetzt wahrscheinlich doch. Und man sieht Scarlett Johansson nicht. Ich habe ein bisschen Problem mit Scarlett Johansson. Nee, man sieht sie nicht, es ist nur die Stimme. Ja, genau. Und ich meine, letztendlich ist es ja auch nichts anderes, als wenn sich ein Twitter-Pärchen findet oder so. Ja, ich meine, ob es jetzt am Ende wirklich eine Beziehung ist und wie es am Ende ausgeht, das verrate ich natürlich nicht. Ja. Es kommt drauf an, wie das Betriebssystem der Zukunft so aussieht, was es für Special Features hat. Aber was eine Sache kann ich vielleicht auch noch erzählen. Halt eine Szene ist halt, sie reden halt über Kontakt, über körperlichen Kontakt und sie will ihm halt diesen Wunsch erfüllen und engagiert eine Frau, die sie darstellen soll. Und diese Frau hat halt ein Knöpfchenöhr und diese Ohr und das System heißt Samantha und die spricht ihr halt ins Ohr rein, was sie machen soll. Ja. Oh, das wäre schon wieder so ein Moment, wo ich sage, oh. Das ist ziemlich icky, finde ich. Aber wer weiß, ob das überhaupt wirklich zustande kommt oder... Ich verrate. Vielleicht kommt ja auch nichts zustande bei Joaquin, das wissen wir nicht. Ich werde mir den Film allein deswegen jetzt schon mal angucken. Vielen Dank für den Tipp. Ja, und dann gibt's ein Follow-up. Ja, also ich mag Joaquin Phoenix auch total gerne. Also der ist auch ein sehr wandelbarer Schauspieler. Also wenn man zum Beispiel sieht, also ich kenne natürlich Bilder von Her, aber man sieht, wie er da aussieht mit diesem Schnauzbart und so, und dann zum Beispiel sieht im Vergleich zu seiner Rolle in The Master, falls ihr den gesehen haben solltet, The Master ist so ein bisschen an Randall Hubbard angelehnt, an der Geschichte von dem Scientology-Gründer, wo er wieder ganz anders aussieht und keine Ahnung, also sehr, sehr wandelbar und ein Darsteller, der mir echt sehr, sehr gut gefällt. Ich habe eher das umgekehrte Problem, dass ich bin nämlich auch ein sehr empathischer Mensch, too close to home ist irgendwie, so vom Gefühl her. Also ich war damals in einer Situation, wo ich mich auch irgendwie sehr einsam gefühlt habe, deswegen konnte ich mich wahrscheinlich auch sehr reinversetzen. Also ich glaube, man sollte den Film dann gucken, wenn man sich recht stabil emotional fühlt. Also so ging es mir, dass ich echt reinsteigern konnte. Aber ich bin halt auch sehr empathisch. Ja. Okay, Freunde, ich hab's verstanden. So, Tim, dann. Ja, genau. Die Überleitung steht trotzdem nach wie vor, Thema künstliche Intelligenz. Ich habe vorgestern von 3 Tagen Westworld durchgeguckt. Die ganze Staffel. Westworld, HBO-Serie, basierend auf dem Film bzw. der Romanvorlage von Michael Crichton, wird glaube ich ausgesprochen, der gute Mann, leider auch schon tot, der uns unter anderem ja eine andere Form eines Vergnügungsparkes mit Jurassic Park beschert hat. Er hat auch die Buchvorlage geschrieben halt für Westworld, ist ein 70er Jahren der Film mit Yul Brynner unter anderem. Da geht um einen großen, ja, Vergnügungspark in Form einer Western-Landschaft mit allen Tropes, die dazugehören. Und es gibt dort Roboter, die aussehen wie Menschen, die Einwohner von diesem Ort darstellen. Das ist so ganz grob die Geschichte. Und Leute können halt ganz viel Geld dafür zahlen, um halt aus ihrer Freizeit zu fliehen, um halt dort Urlaub zu machen und Westernacht zu empfinden. Genau das Gleiche erzählt auch rund um auch die Serie. Das Ganze in wirklich unfassbar tollen Bildern, Landschaftsaufnahmen und allem. Die Atmosphäre ist großartig. Die Darsteller sind super. Erzählt auch eine Geschichte, die zwar so ein, zwei Elemente hat, wo ich denke so, weiß er nicht, aber trotzdem letztendlich mich sehr begeistert hat, weil das richtig gute Science-Fiction ist. Und das Ganze in diesem Western-Setting, plus natürlich dessen, was passiert hinter den Kulissen, als mich langsam anfangen, irgendwelche von diesen Hosts, wie sie genannt werden, nämlich diese Roboter, die dort sind, quasi in ein Eigenleben zu entwickeln. Beziehungsweise es schwebt halt überall immer die Frage, haben die wirklich ein Eigenleben oder sind sie vielleicht doch programmiert und von wem sind sie programmiert? Und das ist wirklich sehr gut gemacht. Besonders hervorzuheben ist Anthony Hopkins, der Robert Ford spielt, den Mitbegründer und Übervater, wenn man so möchte, von Westworld, von diesem Park. Und es geht halt zum einen, wenn er Geschichten erzählt, die halt innerhalb dieses Parks halt auch spielen, von Gästen und deren Interaktion mit den Hosts. Das Ganze sind so ganz klassische Computerspiel, Adventure-Spiel, Tropes auch wieder. Es gibt halt so Loops von Charakteren halt. Und man muss die richtigen Fragen stellen und dann geben sie eine richtige Antwort. Und dann gehst du weg und dann kommt der nächste Gast und der nächste Gast hat dann die gleiche Szene halt wieder. Und das, okay, ist halt sehr, sehr gut gemacht, weil es ist halt ein Real-Adventure, was die Leute dort spielen, wenn man so möchte. Und das Ganze halt sehr eng und sehr dicht erzählt. Und dann hast du halt, wie gesagt, die Hintergründe dessen, was passiert halt dort, wo halt diese Geschichten erfunden werden. Man sieht regelmäßig halt auch Leute, die Autoren sozusagen, wenn man so möchte, von Westworld, wenn sie halt mit den Hosts sprechen, die abfragen, was sie mit irgendwelchen Gästen, was mit irgendwelchen Gästen passiert ist. Ich will eigentlich gar nicht zu viel davon erzählen, was dort passiert, denn die Serie hat so viele tolle Überraschungen, Drehungen und Wendungen, hat auch ein paar Elemente, wo es klar ist, worauf es hinausläuft, aber es ist trotzdem verdammt gut erzählt. Und zum einen auch hervorzuheben ist halt Anthony Hopkins als Robert Ford und auch ganz großartig Ed Harris. Nee. Spielt mit, hat auch eine weitere, ist auch eine Hauptrolle, wenn man so möchte, als mysteriöser schwarzer Mann. Also ist halt ein Cowboy mit schwarzer Kleidung, nicht Blackfacing oder so. Laura hat gerade ganz entsetzt geguckt, deswegen wollte ich gleich entschärfen. Nein, es ist kein Blackfacing in dieser Serie. Es gibt ein, zwei Charaktere, die sind echt schlecht. Die haben mich auch sehr genervt, aber das sind eher so Nebencharaktere. Okay. Und was ich richtig großartig finde, neben halt dem Setting und wie das Ganze erzählt ist, also es ist wirklich eine Serie, man möchte mehr und mehr und mehr gucken. Die Musik ist ganz hervorragend und wirklich ein sehr, sehr schöner Western-Klavier-Soundtrack. Und was richtig toll ist, es gibt ein paar zeitgenössische, moderne Rock-Songs, die dort als Instrumental-Cover-Version auf dem Western-Klavier auftauchen. Es gibt so eine Szene, und ich dachte einmal so, die Melodie kennst du doch, und das war Black Hole Sun von Soundgarden. Nee. Auf dem Western-Klavier halt gespielt. Oder cool. An anderer Stelle kam halt Painted Black von Rolling Stones vor. Nee. Das klingt sehr, sehr gut. Noch kurz, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, in welcher Zeit wird das verortet? Das ist auf alle Fälle ein Zukunftsszenario. Ja. Das hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob da eine Zeit genannt wird. Es ist zumindest so wie es halt dargestellt wird und auch wenn man ein bisschen sieht, man geht nie ganz außerhalb der Entwicklungsstudios, wenn man so möchte, heraus. Aber das ist schon so ein bisschen so ein Hochglanz-Feeling. Aber ohne, dass es trotzdem zu übertrieben futuristisch halt aussieht. Das klingt sehr, sehr gut, aber die ist auch ein bisschen spooky dann, oder? Es gibt Elemente, wo ganz leichte Horrorelemente drin sind, aber das ist nicht das vorherrschende Thema. Also okay. Es ist schon primär eine Drama-Western-Science-Fiction-Serie. Das reicht ja auch eigentlich. Und naja, es ist auch wirklich gute Science-Fiction. Also man ist schon so, man wird auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Also einfach okay. Halt immer wieder auch die Frage gestellt wird, so einfach, ne, was mitschwingt, so was macht einen Menschen aus, wie schafft man das halt, so eine künstliche Intelligenz darzustellen, dass sie menschlich wirkt, ich habe gerade Faden verloren, ist auch egal. Also klassische künstliche Intelligenz Sci-Fi-Tropes eigentlich. Ich überlege gerade, wie die Serie mit Halle Berry hieß. Zum Thema künstliche Intelligenz. Ich guck gerade nach. Extend, richtig. Extend, habt ihr das mal gesehen? Nee. Ja, Extend mit Halle Berry. Die Hauptrolle spielt, sie ist Astronautin. Und sie ist eigentlich Wissenschaftlerin, die dann auf eine Mission geht, wo sie als Botanikerin, die sie, glaube ich, ist im Genauen, alleine auf einem Schiff ihre Versuche machen soll. Ich bin keine Wissenschaftlerin, ja. Sie hat Dinge getan dort. Ding ist halt, 16 Monate war sie da und sie kommt schwanger zurück. Alleine auf dem Schiff gewesen. Und und sie ist mit dem Arzt aus Emergency Room, dessen Namen ich auch immer vergesse, ist sie auf der Erde verheiratet. Was? Und nein, eben nicht. Dann der, ich komme jetzt. Dr. Carter bestimmt. Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Ja, Dr. Carter wäre Noah Weil. Nein. Und dann gibt's noch den anderen, wer ist der Anthony Edward, glaube ich. Nein. Ist egal. Ich guck mal nach, während ich erzähle. Ich kann ganz viele Dinge gleichzeitig. Und der ist nämlich, deswegen komme ich auf künstliche Intelligenz, Goran Vishnit. Ah ja, genau. Der, ja. So, der baut Roboter, die eigentlich als Hausdiener in der Art dienen sollen. Sie sind Androiden im Prinzip, sie sehen aus wie Menschen. Und er baut ein Kind. Sie haben ein Kind, das selbstständig lernt. Und dabei ist es nur ein Roboter in dem Sinne. Und das ist einer der Nebenstränge, dass halt diese Fragestellung immer wieder auftaucht. Und das ist auch eine nicht verortete Zukunft. Und die Serie hat mich gekriegt. Ich weiß nicht warum, aber sie hat mich gekriegt. Und wenn man so ein bisschen Science-Fiction-Kram mag und einen so eine Fragestellung, wie wird die Frau im All schwanger, ohne dass da jemand anderes ist, gefällt, dann kann man die sehr, sehr gut gucken, weil dann so eine typische Regierung ist gegen alles, Hetzjagd beginnt und das tatsächlich mit Alien-Einfluss, mit Fragestellung künstliche Intelligenz von unten, große Fragen werden aufgeworfen und tatsächlich auch gut bearbeitet in einer Serie. Und das ist gut. Extend heißt sie. Okay. Und Halle Berry kann man ansehen. Ich habe große Probleme mit Halle Berry sonst, weil sie sonst nicht so die verbindlichste Schauspielerin ist, sag ich mal. Aber da bin ich völlig bei ihr. Also großartig gecastet für die Rolle. Punkt. Extend. Okay. Es hört sich für mich so weird an, irgendwie diese Geschichte, aber das kann ja auch das Gute dran sein. Also genau das ist es. Du wirst da erstmal reingeworfen, du musst mit dieser Zukunft klarkommen, mein Zuschauer. Sie ist weg, in der Zeit passiert erstmal diese ganze, das ist unser Sohn, nein, er ist kein Sohn, er ist ein Roboter-Geschichte. Er versucht währenddessen das Produkt, seinen Sohn zu verkaufen, weil er ja der Typ ist, der die Dinger baut, also so eine moralische Fragestellung noch dabei. Versuchskaninchen und dann wird er doch geliebt oder nicht oder wie. Und ja, dann ist die Frau schwanger, ne? Und das muss die dem erstmal erklären. So, genau. Ja, ich kann ja auch nochmal, was ich momentan alles, ich gucke eine Serie und zwar How to Get Away with Murders. Habt ihr die gesehen? Nicht gesehen, gibt's auf Netflix auch, hab ich's gesehen. Das ist also auf Netflix gibt's, glaube ich, die erste Staffel und bei Vox läuft gerade die zweite Staffel und bin so ein bisschen zwiespältig mit dieser Serie. Also erstmal, was ich mag, also von der ersten Staffel her, ich mag dieses Tempo, was die Serie hat. Also es liegt allein an der Musik, die hat einen schnellen Takt und man hat immer das Gefühl, es geht so pam, pam, pam, also so zack, zack, zack. Und ich fand die erste Staffel am Anfang sehr interessant, aber dann, was wir auch in der letzten Sendung ja hatten, ist immer diese Nebengeschichten, ja, diese Intrigen, wer von den Mitarbeitern alles schon einen Mord begangen hat und wie das zusammenhängt und dieses Vertuschen von diesen Geschichten und vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, um was es geht. Ja. Und zwar ist es halt eine Juraprofessorin, die dafür spezialisiert ist, Mörder halt vor dem Gefängnis zu bewahren. Und sie unterrichtet das halt auch, Jura, und am Ende oder am Anfang sucht sie sich dann die 4 oder 5 besten Studenten aus, die dann auch noch bei ihr mitarbeiten können. Und da entstehen halt so einige Geschichten. Und in der zweiten Staffel geht es halt dann auch so weiter und da fängt es halt auch wieder an, dass, da ist es auch jetzt nicht gespoilert, was die erste Szene ist, dass die ich glaube, Annelies heißt sie halt, angeschossen auf dem Boden liegt. Ja, das ist dann so ein kleiner Spoiler und dann gibt's immer wieder Rückblenden und ich finde es halt irgendwie ein bisschen nervig. Und die, ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn man einfach diese ganzen Prozesse, die sie führt, ja, viel intensiver und viel ausführlicher gezeigt hätte und auch diese Tricks, die sie anwendet, um die Leute rauszuholen, wenn das Hauptthema wäre. Aber es ist jetzt... In der zweiten Staffel ist ein großer Fall, der über die ganzen Folgen halt, den begleitet man mit, dann halt diese internen Intrigen und immer mal wieder kommt so ein Fall, der so abgehandelt wird, ja, und das, ich gucke zwar weiter, weil ich gerne wissen will, wie es so ausgeht, aber ja, mich stört das irgendwie, dieses Drumherum. Ich hätte gern lieber die Prozesse so als Hauptfokus, ja. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe die erste Staffel versucht zu gucken und ich hatte genau dieses Problem in der ersten Staffel schon sehr, sehr stark, weil für meine Begriffe, ich habe irgendwann nach 6, 7 Folgen bin ich da ausgestiegen, lag es den Machern, lag mehr daran, wie diese Folge inszeniert ist, mit dem Hin und Her der Rückblenden, weil du dauerhaft wird die Geschichte in Rückblenden durch die Folgen erzählt, während die normale Story läuft. Das ja, ist okay. Völlig gaga. Und passt, dann kriegst du es gar nicht mit, ja. Und das genau. Und das ist genau mein Problem gewesen damit, weswegen ich dann auch ausgestiegen bin, weil es ihnen, glaube ich, mehr darum ging, fetzige neue Sachen für diese Rückblenden zu finden und das irgendwie stringent weiterzuerzählen, statt genug Handlung für den eigentlichen Live-Modus quasi zu haben. Und ich finde sie als Hauptdarstellerin interessant, aber nicht, die fängt mich nicht, die Frau. Sie spielt diese super taffe, harte Frau und kriegt dabei aber keinen, macht sich aber nicht spannend dabei. Man möchte sie in eine Ecke stellen und weiterhin krass sein lassen und wir machen unseren Kram weiter. Und das, also ich weiß es nicht, fand schwierig und ihre Hiwis, die sie sich da ranholt, sind alle durch die Bank Vollidioten. Das sind einfach nur anstrengend. Ja? Das muss man schon so sagen. Ich als Düsseldorferin kenne diesen Schlag Mensch, den sie sich da ranzieht. Das kommt noch dazu. Das sind Menschen, mit denen man sonst kein Wort wechselt. Und sie sind auch tatsächlich mit Anlauf behämmert, alle. Und das ist, ja... Also deswegen, How to Get Away with Murder, ich finde die Idee auch gut, aber ich finde die Umsetzung leider nicht gelungen. Genau, ja. Weil in der ersten Folge fand ich sie ja eigentlich total cool und dachte so, wow. Aber dann einfach, was auch so bei ihr im Privatleben so passiert, es ist so, ja, es ist halt so, Punkt. Also ich glaube, sie hatte 2 Liebhaber an der Stelle, wo ich ausgestiegen bin und ihr Mann stand in Verruf, den Mord, um den es in den Rückblenden geht, begangen zu haben, aber die beiden waren sich auch immer noch ganz gut so und es ist alles irgendwann ein bisschen... Aber kommt noch mehr. Irgendwann nicht mehr und es kommen dann noch mehr Liebhaber und Liebhaberinnen und ja, jeder mit jedem irgendwie. Oh je. Also nicht so Trotzdem gucke ich es mir jetzt noch an bis zum Schluss, die zweite Staffel und dann. Ja. Wer war es denn in der ersten Staffel? Sag das ruhig, wir spoilern hier. Spoiler! Ja, also er stirbt ja, der Mann, ne? Ach was. Ja. Und dann geht es darum, dass sie eine Mitarbeiterin, glaube ich, eine Mädel umgebracht hat, weil die Mitarbeiterin den Mann auch geliebt hat. Und ach, es geht so drum. So, okay, gut. Ich hätte es fast cool gefunden, wenn er es jetzt einfach gewesen wäre, hätte man gesagt, ja, okay, das wusste ich die ganze Zeit und wäre irgendwie versöhnt gewesen. Denn einer der Hiwis hat ihn umgebracht und dann geht das so. Okay. Und dann wird der Liebhaber von ihr, sie zeigt das so, dass er dann für den Mord gerade stehen muss und ach so. Also so. Okay, wieder schwierig also. Mhm. Ja. Okay. Ja. Tim, was für eine Fernsehsendung guckst du denn außer Serien und Filmen eigentlich gerne? Keine Dokus nennen. Ich meine so. Bares für Rares, habe ich gerade gesagt. Sowas. Ja, ich gucke ja eigentlich gar keinen Fernsehen. Ach ja. Ich gucke, was ich gerne gucke, habe ich auch in diesem Rahmen auch schon erwähnt, ist sowas wie Masterchef auf der BBC. Ich mag total gerne, ist halt auch eine Form von Fernsehgucken, aber halt anders, weil es kein Fernsehen im klassischen Sinne ist. Ich mag gerne die Panel-Shows der BBC, also solche Sendungen wie QI. QI geht's darum, gab es mehrere Staffeln, dem Alphabet nach bis M wie Martha, mit Stephen Fry als Host. Und es gibt zwei Teams, für die jetzt zwei Prominenten aus dem britischen und englischsprachigen Raum. Ein festes Besetzungsmitglied gibt es mit Alan Davis, der Schauspieler und Comedian ist im weitesten Sinne. Und es geht meistens darum, also QI steht für quite interesting, also für ziemlich interessant. Ganz viele mögliche Dinge des Alltags und der Historie und der Wissenschaft, die man nicht unbedingt kennt. Und meistens ist eine Fragestellung, wo man denkt, ja, die Antwort ist offensichtlich und die Antwort ist offensichtlich falsch, natürlich, weil es ein Blick anderes ist. Beispiel, was ein bisschen bekannter ist, auch irgendwie eines der Hauptexportgüter Islands sind Bananen. Und solche Sachen einfach zum Beispiel. Und da geht es natürlich auch ganz viel um britische Geschichte und man lernt nebenbei ganz viel, es ist sehr, sehr unterhaltsam und ich freue mich immer, wenn ich bestimmte Gäste dort sehe, weil es viele britische Comedians gibt, die ich sehr, sehr mag. Also Leute wie Dave Mitchell, Bill Bailey zum Beispiel, Sean Locke. Wer sie kennt, wird jetzt yay sagen. Wer sie nicht kennt, wird denken, hä, wovon redet er? Nein, nein, wir sagen im Allgemeinen eher yay dazu jetzt gerade. Und du, Jasmina, was bist du für eine Normal-TV-Guckerin? Also auch ziemlich wenig. Und ich oute mich jetzt einfach mal. Ich guck zum Schlafen GZSZ. Oh mein Gott. Ich habe diese Sendung 20 Jahre, oder ich weiß nicht, wie lange sie es gibt, also Jahrzehnte nicht gesehen. Und meine Freundinnen gucken das. Und irgendwann bin ich mit eingestiegen und manchmal abends, nachts zum Schlafen. Weil man da einfach nicht nachdenken muss. Also man kann ja immer wieder, man kommt immer wieder rein. Es ist immer der gleiche Gedöns, Liebeschaos und so weiter. Ja. Wahnsinn. Du bist der einzige zurechnungsfähige Mensch, den ich kenne, der sagt, dass er sie es das guckt. Also ja, deswegen. Im Halbschlaf und ich kann dir jetzt nicht so viel erzählen, was wirklich so Inhalt ist, weil es immer das Gleiche ist. Immer ist ja. Verliebt und es ist Chaos und jemand stirbt. Also ich habe ja, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu fahren, ich habe durchaus früher heißt es aber tatsächlich irgendwann in den 90ern, sehr gern auch unter uns geguckt. Ja, ich finde auch. Das war irgendwie. Da habe ich intensiv geguckt. Bitte? Da habe ich es aber intensiv geguckt. Ja, da habe ich tatsächlich auch sehr intensiv geguckt. Es fing damit an, dass ich im Winterurlaub war und es war immer die Zeit zwischen, man ist vom Skifahren nach Hause gekommen, hat sich geduscht, umgezogen, es war noch ein bisschen Zeit bis zum Abendessen, Fernsehen gemacht. Das Einzige, was irgendwie lief, war irgendwie RTL und dann lief halt unter uns wie um 5:30 so. Und das habe ich dann später dann zu Hause irgendwie fortgesetzt. Und was sehr lustig ist, um einen kleinen Schwank zu erzählen aus meiner, zwar nicht aus meiner Jugend, sondern aus meinen 20ern. Ich habe mal studiert und ich war bei einer Party eingeladen von Kommilitonen. Und der hatte einen Mitbewohner, der selber auch Schauspieler gewesen ist. Nichts Bekanntes, mehr so kleine Nebenkomparsenrollen. An dieser Stelle mein Plädoyer, einen schönen Gruß an Marcel Lindenau. An der sowas reden. Der es aber nicht gewesen ist. Und ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen krass das wär, gewesen. Nee, und dann, vor allem wäre er dann Pornodarsteller gewesen. Wieso? Also Marcel, denk mal drüber nach, womit der sein Geld verdient. Ja. Wir wissen es nicht genau, ne? Ja, aber vor allem Marcel ist so ein bisschen, ist ja auch ein bisschen jünger. Zumindest hat er noch, hatte seinen Schauspieler, Mitwohner, hatte auch noch einen Kumpel eingeladen und jener Kumpel hatte über eine längere Zeit eine Nebenrolle oder einen Erzählstrang innerhalb von für unter uns mitgespielt. Und das fand ich total super. Habe ich mich mit ihm unterhalten. Und das war damals, ich weiß nicht, wer euch unter uns auch mal gesehen hat früher, da gibt es ja diese Ute Weigel. Ja. Die irgendwie bei irgendwie, glaube ich, in der Bäckerei da irgendwie arbeitet oder so. Und die hatte mal einen Freund innerhalb dieser Serie und dieser Typ, oder ein jemanden, der interessiert war, ich weiß gar nicht, ob die zusammen waren, also nicht, hat er so eine Kuhfleckenjacke angehabt. Das war so ein Markenzeichen von ihm. Und dann hat er mich halt mit dem Typen unterhalten, halt, der halt genau diese Rolle halt gespielt hat. Und den Kuhfleckentypen. Halt, naja. Und dann meinte auch, er fand die Jacke total furchtbar, aber er musste sie halt anziehen. Das war so gewollt für eine Visite. Wir wollen nicht wissen, was Britney Spears für ihren ersten Hit getan hat. Deswegen ist das, glaube ich, mit der Kuhfleckenjacke ganz okay, ja, oder? Hat doch früher bei Raab, wie hieß das in, bei Viva Raab, keine Ahnung, da hat er eine Sendung gehabt und hat er auch mal eine Kuhfleckenhose angehabt, ne? Ja, es war halt in den 90ern, da waren irgendwie eine Zeit lang, ein Jahr, ein Sommer lang waren Kuhflecken-Dinge irgendwie in, ja. Jacken, Hosen, T-Shirts, Tischdecken, alles. Kühe. Ja, die auch. Okay. Ich glaube gerade nicht, dass ich auch in den 90ern da war. Also ich habe diese ganzen Erfahrungen irgendwie nicht gemacht. Aber vielleicht beneide ich euch ein wenig darum. Ich habe nie so Soaps geguckt. Bitte? Was guckst du denn so im Fernsehen? Wenn ich mal Fernsehen gucke, gucke ich nur so Omi-Sachen. Da gucke ich nicht ernsthaft. Da gucke ich alles, was im NDR so am Nachmittag kommt oder so. RBB berichtet aus dem Spreewald irgendwas. Sowas gucke ich. Ich gucke nicht ernsthaft her. Also weiß ich wirklich nicht. Außer fürchterlicher EM-Quali bei RTL, weiß ich nicht, weil ich das letzte Mal Free-TV geguckt habe. Das auch eher weniger. Ja. Zum Einschlafen gucke ich tatsächlich eher Dokus hatten wir auch schon. Ich gucke mir dann auch eher bei YouTube so die alten Graham Norton Shows an oder so. Da kann man dann aber immer schlecht bei einschlafen, weil das meistens lustig ist. Und hast du die gesehen mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence? Die neue jetzt? Ja. Nee, klar, sonst haben die auch keinen Film zusammen gemacht. Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Er hat Jennifer Lawrence doch die ganze Zeit veräppelt, ne? Geht es darum? Ich habe nur auf YouTube Ausschnitte daraus gesehen, dass Chris Pratt für einen Zaubertrick vor. Und das ist sehr gut gemacht und Jennifer Lawrence erzählt irgendwie Geschichten und ich mag die Frau ja, ne? Also, die hat echt irgendwie Humor. Wo ich bei der Mini weiß, so, ist das eine Masche oder ist sie wirklich so oder ist das eine Mischung aus beidem? Aber es weiß ich, wenn, ist das eine verdammt gute Masche. Also es ist, weil es doch häufig sehr, sehr authentisch wirkt, so wie sie ist. Ich muss sagen, als sie bei Wetten Das eine der letzten Wetten Das-Sendungen war das. Und das habe ich zum Beispiel früher geguckt, damals, als es noch Wetten Das gab. Da war sie und hat, glaube ich, das Finale von Tribute von Pranem. Ja. Tibute von Pranem promoted und sie war fürchterlich erkältet und sie hat immer unter Schmerzen jedem die Hand gegeben und hat direkt danach gesagt, oh Gott, bitte desinfizier dich, weil ich sterbe schon, du musst auch nicht noch sterben. Und das hat die durchgezogen bis zu ihren Wettpaten da, die Wettleute, die dann da kamen und irgendwelche Hula-Hoop-Reifen schmissen, was weiß ich, was die da taten. Auch da nein, ich kann dir nicht die Hand geben, aber ah, du bist so toll, ah, jetzt stirbst du. Und das muss echt sein, weil die das nicht so durchziehen kann. Ja. Wenn es authentisch wirkt und es dauerhaft so ist, dann ist es, wäre es echt krass gespielt. Ja. Ich muss sagen, dass ich bei Graham Norton nach wie vor die Sendung mit, die peinlichste Sendung ist, wo Benedict Cumberbatch den Wookie macht. Hast du die gesehen, Tim? Ich glaube nicht, aber ich kenne da nur den Ausschnitt, wo es darum geht, dass er bei irgendeiner BBC-Doku nicht Penguin sagen kann. Da zeigen sich Ausschnitte, das sind glaube ich 5-6 Ausschnitte, und jedes Mal spricht er wie Penguin anders aus. Ja, das meine ich gar nicht mal. Aber er saß neben Harrison Ford und es war in der Besprechung, dass dieser neue Star Wars Film käme. Mhm. Und wo noch nicht klar war, unter welchen Umständen das auch immer passieren sollte. Und also 3, 4, 5 Jahre her, war noch nichts spruchreif. Und es wurde gemutmaßt in dem Moment, dass er gecastet wird dafür. Und er saß neben Harrison Ford. Und Harrison Ford spielt das Spielchen natürlich mit, wissend, dass der Typ nichts damit zu tun hat. Kennt den wahrscheinlich nicht mal. Und sagt, ja, und macht die ganze Zeit so Shaker mit dem. Und dann fühlt sich Benedict Cumberbatch, der immer dieses Gefühl für, wie kann ich jetzt alles kaputt machen, um meine Person herum hat. Der fängt dann plötzlich an zu schreien wie ein Wookie. Und das ist nicht cool. Und der sollte diese Dinge lassen. Ja, genau. Tim schlägt sich gerade die Hände vors Gesicht. Das ist dieser Facepalm-Moment, den hatte man da ganz schlimm. Die Leute feiern sowas ja immer. Ja. Genauso schlimm Tom Hiddleston, der da sitzt und versucht, andere Leute zu parodieren, andere Schauspieler, und das überhaupt nicht hinkriegt. Mhm. Und alle sagen, nein, das war ja wirklich toll. Wer war das? Ja, genau, Robert De Niro. Nein, es hatte nichts damit zu tun. Der Einzige, der gut ist, ist Owen Wilson. Also das muss man Tom Hiddleston lassen. Er kann super Owen Wilson nachmachen. Es gibt auf YouTube, zumindest hoffe ich, dass es das noch gibt, müsste man mal recherchieren, ein ganz großes Video mit Kevin Spacey, wie er für verschiedene Rollen vorspricht. Und zwar in der Art, wie der Schauspieler, der Darsteller, der die Rolle dann bekommen hat, die Rolle gespielt hat. So, das ist jetzt ein bisschen komisch verklausuliert an, wahrscheinlich ist aber schlecht wiedergegeben. Müsste ich mal raussuchen, das ist sehr, sehr großartig. Unter anderem auch Kevin Spacey, der dann da, ich glaube, auch an die Han Solo vormacht zum Beispiel und solche Sachen. Das ist sehr, sehr witzig, weil der Mann der kann das nämlich. Der kann auch verschiedene Leute parodieren und nachmachen und darstellen. Er hat das nämlich sehr, sehr gut gemacht. Entschuldige. Nee. Okay, was ist eigentlich mit Kevin Spacey gewesen, dass er 10 Jahre lang kein Geld verdient hat und höchstens beschissene C-Movies gemacht hat und jetzt plötzlich damit House of Cards als Phönix aus der Asche gekommen ist? Kevin Spacey ist jemand, der war irgendwie immer da, der hat da so 2, 3 Rollen, dann ist er wieder weg und ist er wieder da, oder? Also, letztendlich, also, wenn man jetzt überlegt, so Kevin Spacey-Filme, also 7 fällt einem ein. Boah, über 7 ist echt sehr großartig, ist, dass er einfach nicht irgendwo in irgendeiner Form erwähnt wurde vorher, sondern erst im Abspann auftaucht. Das ist also wirklich eine richtige Überraschung, dass er da mitspielt. Wird auch nicht irgendwo in welchen Promos verraten oder im Trailer. Hut ab. Dann hast du halt natürlich die üblichen Verdächtigen. Mhm. Und der einzige Film, der mir sonst noch einfällt, ist K-Pax. American Beauty, natürlich, genau. L.A. Confidential. K-Pax sagtest du. 21, 21, dieser komische Pokerfilm. Ja, nie gesehen. Nee, ich gucke nur gerade mal seine Filmografie durch, weil ich bin auch nicht auf mehr, außer American Beauty bin ich auf nicht mehr gekommen als du. Und Mitternacht im Garten von Gut und Böse, hallo, richtig? Nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee. Oh Mensch, Tim. Der ist wunderschön gewesen. Der ist von 97 und ist. Oh, der hat mich damals. Ne? Ist gerade noch einer eingefallen. Und zwar, das ist irgendwie so ein wie heißt er? Irgendwas mit Seefahrt. Geh auf die Liste durch, dann sag ich dir, welchen ich meine. Entweder Schiffsmeldung oder... Schiffsmeldung. Ja, Esmila guckt nämlich auch gerade. Das ist der mit Julianne Moore, ne? Ist der mit Julianne Moore? Ist er das? Ich weiß es nicht. Ist nur, weil ich ihn gesehen habe. Ich fand ihn schön. Ich bin da nämlich... Ja, ist mit ihr. Ja, und sonst ist da Kill the Boss. Habt ihr mal versucht, Kill the Boss zu gucken? Ich hab's angefangen und aufgehört. Kenn ich nicht mal. Sag mir nicht mal was vom Titel her. Ach, das ist halt so Klamauk. Ah. Also Klamauk zu sein. Ja, in Superman Returns hat er auch mitgespielt. Also ist ganz... Stimmt, ja. Ja. Aber Superman ist für mich einer der langweiligsten Superhelden, die es gibt. Das ist für mich so null. Und wir bösen Menschen haben vergessen, dass er in Männer, die auf Ziegen starren, mitgespielt hat. Natürlich, und er war großartig. Er war richtig großartig. Den habe ich im Kino gesehen und habe mich verömmelt für Lachen. Der ganze Film ist echt super. Der ist so ist abgefahren. Wirklich. Das spielt auch so viel. Also das ist ja nicht nur, Kevin Spacey in der Film, sondern das sind ja auch George Clooney, Hugh McGregor, Jeff Bridges, glaube ich, auch, ne? Ja. Sehr, sehr schöner Film, richtig, richtig. Ja, und vor allem, was ich noch schöner finde, ehrlich gesagt, ich gehe hier gerade bei Google die Filmografien durch und das Cover bei House of Cards, sieht man das bei euch? Das ist das Wahlplakat. Naja, FU, ne? Genau. Underwood. Und ja. Ja, es ist schön. Könntest du auch anders lesen, ne? Natürlich. Darum geht's, ja. Und es ist sehr, sehr cool. Wo ich bei House of Cards echter Meinung bin, die sollten es zum Abschluss bringen. In irgendeiner Form. Denn ich fand schon die letzten beiden Staffeln ein bisschen anstrengend. Also ich fand es ein bisschen zäh teilweise. Es sind viele gute Dinge drin, aber... Claire? Ja, die ist toll. aber ich glaube, ich habe die dritte Staffel angefangen und habe immer noch nicht so für mich die Ruhe für bekommen, es weiterzugucken, weil du halt auch... Das ist sehr zäh und ich finde, da musst du auch genau aufpassen, um mitzukommen. Mhm. Und also ich meine, die erste Staffel habe ich irgendwie so weggeschaut und habe es echt gefeiert und dann wurde es so langsam. Die erste war auch richtig, richtig gut. Die war auch so kurzweilig, dass man das so hinwegkriegen wollte. Und die zweite fand ich schon sehr langwierig und die dritte, das so. Oh. Ja. Die vierte, ich muss sagen. Ist wieder, die vierte ist wieder ein bisschen besser. Da gibt's nur eine Folge, also ich habe die seltsam mit Florian, mit dem Ned Fuller geguckt. Und es gab so eine Folge in der vierten Staffel, wo wir gesagt haben so, boah, ist die doof. Es wurde danach dann auch wieder ein bisschen besser. Also, ich will jetzt dazu nicht sagen, es gibt eine Folge, die ist richtig, richtig gut in der vierten Staffel. Ich glaube, das Finale spricht für sich dieser Staffel, oder? Also das ist der Moment, wo jeder, der vier Staffeln geguckt hat, fürchterliche Gänsehaut kriegt und sagt, krass. Und bitte? Brauch mehr Zeit, ich muss es gucken. Ja, vergiss Walking Dead, guck House of Cards. Ja, okay. Das unterschreibe ich so. Schöne Serie, ich finde tatsächlich, ist es so, es geht so manchmal in Bereiche, wo ich finde, es ist mir ein bisschen zu übertrieben, aber, und deswegen würde ich mir halt wünschen, dass es zum Abschluss kommt, aber grundsätzlich macht es mir noch Spaß und es ist vor allem eine Freude, Kevin Spacey zu gucken, der hat sichtlich ganz, ganz viel Spaß an dem, was er da tut. So. Ja, und die machen jetzt auch wahrscheinlich eine fünfte Staffel. Ist wohl in Planung, stimmt. Ich habe mich jetzt nicht damit... Ja, ich glaube, das ist eine beschlossene Sache. Also zumindest die vierte Staffel endet so, dass man nicht denkt, das ist ein Abschluss der Serie. Alles klar. Ich wäre Fuchsteufelswild. Ja. Also schon die dritte Staffel hat er wie auch so ein Ende gehabt, wo man dachte, okay, das ist definitiv so, dass es weitergeht. Ich meine, es ist nämlich so, dass die House of Cards weitergeht, aber es einen neuen Showrunner gibt. Mhm. Also nicht mehr derjenige, das ursprünglich quasi alles sich erdacht hat, dass der aus dem Team, das quasi schreibt, irgendwie aussteigt und es einen neuen gibt. Manchmal schwierig. Ja, muss man aber gucken, wohin sich das entwickelt. Ja. Ich habe noch, wie anfangs erwähnt, noch eine zweite Serie, da hätte ich auch die zweieinhalb, über die ich eigentlich reden wollte, auch abgehakt. Ist aber auch eine Serie, wo eigentlich müsste ich... Nein, ist auch egal. Ist eine BBC-Serie. Die läuft aktuell auch noch. Die heißt Close to the Enemy. Die spielt im Jahr 1946 in London hauptsächlich. also unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das Thema ist, im Mittelpunkt steht die sogenannte T-Force. Die T-Force ist eine Einheit in Großbritannien, die gegründet wurde, um dafür zu sorgen, dass all das, was so an, an wissenschaftlichen Erkenntnissen im Deutschen Reich geschaffen wurden, dass das sichergestellt wird, bevor das in andere, Anführungszeichen, feindliche Hände gerät, um halt selber weiterforschen zu können und eigene Forschung vorantreiben zu können. Da wurde auch hier vor Halt gemacht, Wissenschaftler quasi zu entführen nach England, um die zu bequatschen, dass sie doch jetzt bitte gefälligst unmöglich für die englische Krone mitarbeiten und forschen sollen, um halt, wie erwähnt, dort Dinge zu schaffen, bevor das die Amerikaner oder gar die Russen tun. Und in dem Fall geht es darum, dass die T-Force einen deutschen Wissenschaftler entführt hat, dessen Name mir gerade nicht einfällt, und seine Tochter, der gespielt wird von August Diehl, sprich, die haben tatsächlich auch einen Deutschen genommen, der einen Deutschen spielt. Und es geht darum, dass er ihnen helfen soll, ein Überschalljet zu entwickeln. Und der Typ der T-Force, der ihn da die ganze Zeit dann irgendwie mit ihm quatscht und ihn davon überzeugen soll, doch gefälligst die Seiten zu wechseln oder zumindest irgendwie für sie zu arbeiten, obwohl sie ihn einfach geklaut haben aus Deutschland, der ist selber auch Wissenschaftler. Und das ist so der Hauptstrang der Serie. Und das Ganze findet statt, der ist in London in so einem Hotel, wo die untergekommen sind. Und nebenbei kommt er wieder in Kontakt mit einer Einheit, wo ich jetzt auch gerade den Namen hier weiß, das ist ein Nazi-Jäger, geführt von so ein paar Frauen, die einfach dafür sorgen wollen, dass halt welche Wissenschaftler, weil die auch wissen, dass teilweise Leute entführt worden sind, die aber eigentlich irgendwie Nazi-Größen waren oder zumindest irgendwie auch mit Verbrechen mitbegangen haben, dass man die einfach irgendwie ihre gerechte Strafe mich von Nürnberg vors Tribunal stellt, eincasht. Und gibt es noch zwei, drei andere Nebenstränge. Davon ist einer sehr vorhersehbar. Der Langfang bin ich auch sehr. So eine Liebes-Möchtegern-Dreiecksgeschichte. Die ist aber glücklicherweise sehr kurz abgehakt. Nimmt keinen großen Teil des Ganzen ein, dass man da ein bisschen drüber wegsehen kann, dass das auch existiert. Aber gerade diese Kerngeschichte rund um den Wissenschaftler und diese Menschen mit der T-Force, das finde ich sehr interessant gemacht, das ist sehr schön gespielt, die Atmosphäre, das Setting ist super, es gibt noch neben einer Nebenrolle Alfred Molina, den ich auch ganz gerne mag, der auch Spaß macht, und ist man auf vielen Dingen weiß man nicht genau so, ist es so, wie es scheint, und sehr gut erzählt, auch dieses Setting gut wiedergefunden, bisschen so Spionage, Thriller, Drama, Geschichte. Macht Spaß. Close to the Enemy. Findest du nicht auch, dass der Zweite Weltkrieg langsam, zumindest was Hollywood angeht, ich möchte das jetzt gar nicht mal auf Fernsehsendungen, also über TV-Serien auch übertragen, aber gerade aus Hollywood kommt mir da in letzter Zeit viel Schmand. Ja. Das ist unheimlich viel Quatsch dabei. Und ich habe Bridge of Spies nicht mal gesehen, weiß aber schon, Bridge of Spies ist doch später, ne? Spielt doch gar nicht im Zweiten Weltkrieg, da geht's doch schon, später. Ich glaube, der spielt in den 50er Jahren, ich habe den auch nicht gesehen. Ja. Es soll aber gut sein. Der soll gut sein? Da habe ich nur gehört, was es absoluter Müll ist. Und gerade wenn man in Berlin wohnt, kann man den gar nicht gucken. Okay, das ist ja immer so ein Spiel für sich, ne? Wenn Orte genommen werden, reale Orte, und die dann verhunzt werden, das kenne ich auch, das kenne ich aus Hamburg irgendwie mit James Bond. Es gibt ja diesen Tomorrow Never Dies, das ist, glaube ich, der zum Teil in Hamburg spielt, wo sie es schaffen, vom Dach des Atlantic Hotels, die sie damit extra gebaut haben, eine Six-Filiale ist das, in eine Menckwerkstraße reinzufliegen, Schaufenster. Da müsste er sehr sehr weit geflogen sein vom Dach und ein paar Kurven genommen haben. So, ja, sowas ist nervig, aber. Ja, in Berlin sind sie, in Born war das, glaube ich. Born war ja in Berlin, ne? Da sind die auch am Ostbahnhof auf dem einen Gleis raus und sind irgendwie am Hauptbahnhof wieder eingestiegen oder so. Also da haben die sich auch um gar nichts geschert. Ja. Lustig ist nur, dass die bei meinem Bruder um die Ecke gedreht haben. Also nebenan quasi. Und das ist doch schon ein bisschen cool gewesen. Ja. Nur, nein, ich kam da wegen erstmal Bridge of Spies raus. Das war ein doofes Beispiel. Brad Pitt, kann der bitte aufhören mit seiner neuen Liebe für den Zweiten Weltkrieg? Oh, bitte. Ja, du meinst diesen Film mit Marion Cotillard, wie sie heißt, der neue Film, der jetzt kommt, oder? Das ist die Marion, so fangen wir mal an. Ja. Nein, die, Frau Cotillard, ich weiß nicht, wo sie herkommt eigentlich. Ist Französin. Ist sie? Ja, dann hast du sogar recht. Sie ist Französin, sie hat Edith Piaf gespielt in Le Grand Rousse. Ja. Ich habe die auch schon in vielen Rollen gesehen, nur ich habe mich niemals dafür interessiert, wie sie ausgesprochen wird, die Frau Marion. Ja. Nur das ist jetzt wieder so ein Action-Hau-drauf-Ding, ne? So kommt mir dieser neue Film vor, so Knall, Peng, wir schießen Hitler vom Balkon, ne? Jetzt habe ich Hitler gesagt, ja. Das ist passiert. Kommt ins Lore, ding, ding, ding, ding, ding. Nächste Runde geht auf Laura. Oh mein Gott. Nein, aber Herz aus Stahl war ja der davor, der die ganze Zeit im Panzer spielt. Fury im Original, genau. Ja, habt ihr den gesehen? Fury habe ich gesehen, ja. Meine Filme von Brad Pitt mir anzusehen. Okay, das ist auch eine Aussage. Ich mag Brad Pitt eigentlich ganz gerne, um ehrlich zu sein. Aber ich habe auch Probleme mit einiger seiner Rollen in letzter Zeit. Also da bin ich voll bei Laura. Also bei diesem Filme von früher und ich habe zum Beispiel 12 Years a Slave gesehen, da hat er ja nur eine kleine Rolle. Es geht dann, aber da spielt er immer in Jesus. Also komm, das ist er immer in der Messias in dem Film. Genau. Nee, aber ich finde, es gibt so eine Kategorie Schauspieler, die ich einfach nicht ertrage. Das ist Hugh Grant, Brad Pitt. Und Til Schweiger, so. Ja, gut, aber, okay, aber ja, Til Schweiger ist halt wohl, glaube ich, Konsens, oder? Ich glaube, der Einzige, der Til Schweiger erträgt, ist Til Schweiger. Ja, ja. Nee, ich finde, die haben halt immer so den gleichen Gesichtsausdruck und ja. Ich hoffe, mein Freund hört diese Folge nicht. Er ist sein Lieblingsschauspieler, ist Brad Pitt. Aber gerade Brad Pitt ist jemand, der, ich finde, der durchaus auch eine gewisse Wandelbarkeit hat. Also ist jetzt nicht Nicolas Cage oder so. Nee, das nicht. Ja. Dann wiederum muss ich sagen, wenn wir über Brad Pitt reden, der hat in den letzten Filmen, die nicht im Zweiten Weltkrieg spielen, das muss man ja klar sagen bei Brad Pitt, das war dieser Counselor, hieß der so? The Counselor? Dieses frauenfeindliche Stück Film. Mhm. Ganz fürchterlich, nicht gucken. Obwohl er so top besetzt ist. Fassbender spielt mit. Deswegen habe ich den gesehen, weil ich eine gewisse Filmografie da abzuarbeiten hatte. Aber der Film ist wohl nicht gut. Ganz schlimm. Also erstmal, die packen da Brad Pitt, Cameron Diaz, Fassbender, Javier Bardem, die spielen alle mit. Cruz, ja, richtig, Penelope Cruz spielt ja auch mit. Bei der sie ganz schüchtern versuchen, ihren 7. Schwangerschaftsmonat zu verstecken, was so gar nicht klappt irgendwie. Schnell oder ein Glas. Ja, richtig. Das Nur schwarz darf sie tragen. sie trägt im Hochsommer immer einen langen Mantel drüber. Sehr schlüssig, ja. Cameron Diaz muss Sex mit einem Auto haben. Okay. Fassbender ist einfach nur der Typ, der sitzt und sagt, ja, okay. Der hat nicht mal eine Grundlage, um irgendwie Schauspielern zu können. Bitte? Sieht er wenigstens gut aus, was zum Angucken. Naja, klar. Aber das spielt ja dann, manchmal guckt man einen Film ja auch und sagt, komm Film, mach mal was. Der macht nichts, dieser Film. Und Brad Pitt spielt die gleiche Rolle wie in 12 Years a Slave. Und wie in vielen anderen Filmen, die er gemacht hat. Im Prinzip ist es die gleiche über den Ding stehende Rolle, die er immer nimmt. Ob es jetzt Oceans-Filme sind oder ob es, wo er auch mal die coolen, sarkastischen Sprüche von der Seite bringt irgendwie. Genauso ist er jetzt der Typ, der dann den ganzen Drogenhändler bei The Counselor irgendwie berät. So kommt er bei 12 Years a Slave rein und sagt mal kurz, wie die Welt eigentlich gelenkt werden sollte. Und das ist tatsächlich immer die gleiche Rolle, die Brad Pitt spielt. Und das ist wahrscheinlich auch diese Nichtwandelbarkeit, die du meinst, oder der gleiche Gesichtsausdruck. Ja, ja, genau. Der Brad. Eigentlich könnte er mehr. Er könnte eigentlich. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Aber, oder wissen wir, wir haben alle Rendezvous mit Joe Black gesehen, 1997. Das bewegte mich. Aus der Mitte entspricht ein Fluss, ein ganz, ganz toller Film. Und Brad Pitt sieht aus wie Robert Redford, der Junge. Ja? Ja. Weil ich habe das nicht, was, ich kenne den Film nicht mal. Aber ich muss mal kurz die Ehre meines Freundes retten. Er kann sich ja mit Brad Pitt identifizieren, aber aus den alten Rollen. Ja, er gemeint so, die sehen sich da auch ähnlich. Also ich glaube, die neuen Rollen, die findet er nicht so. Also du bist mit Brad Pitt zusammen, du bist mit dem jungen Brad Pitt zusammen. Also mit Tyler Durden. Ja, zum Beispiel. Ich würde eher Henning Baum sagen, aber gut. Kennt ihr Henning Baum, ein deutscher Schauspieler? Nee. Also ein RTL, ich glaube RTL, so. Nee, ZDF, ach, weiß ich. Ein deutscher Schauspieler für so, macht so kleine Serien. Und es ist so ein norddeutscher Hühne und so sieht mein Freund auch aus. Aber egal, es geht ja hier um Serien und nicht um meine Beziehung. Das sagst du. Eigentlich. Wo wir zum Thema der Mann im Katzenkostüm auf meinem Schoß zurückkommen. Genau. Ha, genau. Ja, ich guck gerade, was Brad Pitt noch so gedreht hat. Da ist ja wirklich viel Murks dabei, ne? Also ja. Burn After Reading, klar, fanden wir alle super. The Big Short, richtig, der war auch richtig super. Oceans-Filme waren alle klasse. Snatch, müssen wir nicht drüber reden. Moneyball, habt ihr Moneyball gesehen? Ja, habe ich gesehen. Also ohne jetzt besonders viel Bezug zu Baseball zu haben, fand ich das einen gut gemachten Film. Ich habe ja neutral eine Meinung zum Film. Ich kann da... Okay. Also, ich habe den gesehen und ich habe nach 3 Minuten ausgeschaltet, weil ich dachte, wenn der noch einmal in diesen Becher spuckt, dann... Ja gut, das sind halt Baseball-Manismen irgendwie so. Da muss man wohl durch. Ja, aber ich nicht, als Zuschauerin. Ich kann mich dagegen. Das ist wohl wahr. Also ich muss ehrlich sagen, der erste Film mit Brad Pitt, der mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, war California. Okay. Ein Film, den ich mag, wo ich ihn ertrage, ist Fight Club. Fight Club ist aber auch irgendwie jenseits von allem. Ja, ja, klar. Also, aber das ist der positive Til Schweiger unter den Filmen. Quasi. Nein, komm. Der bitte. Positive. Nein. Also, der alle mögen ist. Nein, ich finde, also Til Schweiger hat, also mit Fight Club sollte man nicht in einen Satz verwenden. Außer Til Schweiger hat mit Fight Club nichts zu tun. Ich bin da ganz bei Tim. Aber es ist der positive Til Schweiger. Nein. Alle hassen Til Schweiger und alle lieben Fight Club. Nein. Ich bleibe dabei. Ja, das ist dein gutes Recht, aber nein. Ich lasse es mir als Tattoo stechen. Bitte schön. Haben wir Troja gesehen? Nein. Ja. Ich auch ganz oft. Ja, einmal und ich habe irgendwie keine Erinnerung mehr daran, außer dass der Brad Pitt ganz halt wie halbnackt rumgeödet rumgelaufen ist. Zustimmendes Nicken aus Berlin. Ja, und das auch von Wolfgang Petersen ist, der glaube ich auch irgendwie, macht er überhaupt noch Filme? Macht er noch irgendwas? Dann weiß es nicht. Ich glaube, der zerstört jetzt im Garten so Dinge und fotografiert das oder so und legt dann da irgendwie Gold drüber. Sowas macht er jetzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass das die erste große Rolle von Eric Bana war, international, weil er den Hector gespielt hatte. Und ich als alte Altertumswissenschaftlerin finde das natürlich besonders super, wenn man dann so die alten Inhalte in Hollywood sieht letztendlich. Auch wenn Diane Krüger natürlich niemals die schöne Helena ist. Aber, oder wie heißt sie noch, Diane Krüger, oder sollen wir sie nicht, schon... Ich weiß nicht, wie sie heißt, ich möchte einfach, dass sie verschwindet. Man soll die Frau nicht irgendwie in Filmen auftreten lassen, die kann nicht schauspielern. Ich weiß nicht, wie auf die kam, dass die Frau eine Schauspielerin ist. Also die musst du immer geschlafen haben, anders kann ich das nicht erklären. Okay, ich habe Hitler gesagt und du hast Diane Krüger gerade unterstellt, dass sie sich in Filme geschlafen hat. Ja, mal ehrlich, also nein, die Frau kann nichts. gar nicht. Ich finde es lustig, dass sie in der deutschen Synchronisation von sich selber immer französischen Akzent hat. Das ist die Diane Krüger. Nein, großartig. Ja, Entschuldigung, wir reden nicht weiter über sie. Aber das hat der noch so gemacht. Der alte Brad Pitt. Wie alt ist Brad Pitt? Okay. Etwas über 50, meine ich, ja. Der ist ja vor kurzem 50 geworden. Aber das kann man ja sagen. Ich finde, er sieht nicht so aus, dass er über 50 ist. Mir glauben Leute auch nie, dass ich über 40 bin. Also. Ja, eben. Du siehst aus wie Mitte 30. Ja. Er ist genau zum Ende 40. Nee, Brad Pitt hat jetzt bald Geburtstag und dann wird er 50. Ah, dann wird er 50. Stimmt. 18. Dezember. Na dann. Wow. Nee, er wird 60? Wird er 60? Was haben wir? Nein, wird er nicht. 50, oh Gott. Rechnen? 53, um genau zu sein. Ach, die haben ja 2016, oh mein Gott. Oh. Herzlich willkommen. Bist du auf der falschen Tür der Tales gestiegen? Oder? Ah ja, mein Leben verpasst. Aber ist kein Problem, bald ist 2017, dann bist du wieder dabei. Kann ja nur besser werden. Ja. Ich sollte, glaube ich, auch keinen Alkohol während der Aufnahme trinken. Ihr trinkt ja keinen Alkohol während der Aufnahme. Du bist ja die Einzige. Wir machen sowas nicht. Nee. Wir sind ja alles straight edge. Ich habe zwei Themen. Ja. Okay. Ich habe ein super abstraktes Thema und ein resümierendes Thema. Womit wollt ihr einsteigen? Jasmina darf entscheiden. Abstrakt. Super abstrakt? Wow. Okay. Was glaubt ihr? Also ihr kennt das ja sicherlich von euren Eltern, dass halt dann irgendwann, wenn in der Tagesschau es hieß, der und der ist im Alter von 83 Jahren gestorben und die Eltern haben gesagt, krass, das war einer der größten Schauspieler unserer Zeit. Was glaubt ihr, wer aus den letzten 20 Jahren, sag ich mal, der oder diejenigen sein werden, die so überdauern, dass sie unsere Hauptjugendjahre jetzt so geprägt haben. Also ich glaube, in so einem Brad Pitt kommen wir da nicht drum rum. So, einfach weil er so ein Celebrity war, mehr als ein großer Schauspieler. Aber was glaubt ihr, wer werden so die großen Namen der 90er, 2000er, 2010er sein? Bei mir fällt spontan Leonardo DiCaprio, fällt mir ein. Mhm. Weil ich den schon als Teenie verfolgt habe. Also ich habe damals, bin ich in Romeo und Julia gegangen und war total in love. Und hatte auch ein Poster von ihm an der Wand hängen und jetzt mittlerweile... Immer noch das Poster an der Wand? Nein, nicht mehr. Nur wenn Brad Pitt nicht hinguckt. Aber als Hintergrundbild oder so? Nee, Quatsch. Nee, aber ich mag auch seine jetzigen Filme total gerne. Also er hat mich über die Jahre immer wieder begleitet. Ich habe jetzt nicht jeden Film gesehen, aber ich denke fast alle. Ja. Der Leonardo DiCaprio ist einer der Schauspieler mit vielleicht der besten oder einer der besten Filmografien, zumindest in den letzten 15 Jahren, würde ich mal sagen, überhaupt. Ja. Der ist Departed, alleine was der da alles gedreht hat. Also Aviator, was für fantastische Filme dabei sind. Das ist einer... Auch total unterhaltsam, ja. Und er ist so wunderbar. Das ist halt wieder das totale Gegenteil zu Brad Pitt. Ja. Und mir fällt jetzt spontan kein Film ein, wo ich sagen würde, oh Gott, den habe ich gesehen und war total enttäuscht. Wolf of Wall Street, definitiv. Der hat dich enttäuscht? Ja, aber mit Anlauf. Wolf of Wall Street war so ziemlich, ich bin leider so eine kleine Feministin, ich komme aus dieser Nummer nicht raus. Und ich muss sagen, Wolf of Wall Street, nein, das funktioniert einfach für mich nicht. Selbst wenn du etwas darstellst, was den Tatsachen entsprochen hat. Ja, wir wissen, dass es nun mal sich auf Fakten bezieht. Ich kann es mir trotzdem, da sind wir wieder bei der großen Frage der Konsumierbarkeit, nach der Konsumierbarkeit von Filmen. Ich kann es mir dann nicht unbedingt gut angucken. Mhm. Kann sein, dass sie dann werktreu sind in dem Moment, weil sie sagen, hier, das ist die Autobiografie von XY und wir haben sie verfilmt. Ich kann in diesen Szenen nicht mitfeiern, wenn dann 30 Männer vor einer Prostituierten stehen. Dann sind das Sachen, das funktioniert einfach nicht für mich. Mhm. Und ich muss sagen, dass der Film diese feine Linie nicht klar genug zieht, zwischen, wir wissen alle, dass das schiefgehen muss, weil darum geht es ja eigentlich in dem Film. Ja. Und dem, aber ist doch irgendwie geil. So. Und dieses, ach, ist doch irgendwie geil, kommt mir zu gut weg in der ganzen Nummer. Das ist also, ja ein bisschen das Trainspotting-Dilemma. Ich meine, Trainspotting, natürlich ist es klar, also, ne, es geht um Heroin und Heroinmissbrauch, auch darum, was Theorie mit einem anstellt. Aber irgendwie nebenbei ist es trotzdem, ist es so, teilweise so stylisch und so humoresk, dass man sich fragen muss, so, der Film ist keine Verherrlichung von Drogen halt, aber es, wird trotzdem in irgendeiner Form halt trotzdem humoresk dargestellt, wie es ist, irgendwie Drogen zu nehmen, oder stylisch dargestellt, wie es ist, irgendwie Drogen zu nehmen, was für einen Zustand man da erreicht. Im Gegensatz zum Beispiel zu Requiem for a Dream. Mhm. Das ist so, also wer Requiem for a Dream gesehen hat, danach kommst du nicht auf die Idee, ich möchte jetzt unbedingt Heroin nehmen. Oder irgendeine andere Droge nehmen. Danach möchtest du dich am liebsten in dein Zimmer einschließen mit ganz viel Alkohol, was paradox ist eigentlich, weil es auch eine Droge ist, eigentlich will man sich in dein Zimmer einschließen und weinen die ganze Zeit. So, weil der Film auch so düster und deprimierend ist. Ja, aber ganz, ganz genau das meine ich. Perfektes Beispiel dafür. Das ist, und das finde ich, haben sie bei Wolf of Wall Street eben nicht hinbekommen. Es kann sein, dass sie den Hauptdarsteller eben zu charismatisch gecastet haben, dass Leonardo DiCaprio die Leute einfach fängt in so einem Moment, ne? Aber es ist, aber auch Matthew McConaughey, der eigentlich total kaputt ist, ne? Selbst der kommt noch okay rüber in dem Film, obwohl er diese kaputten Dinge macht. Und da ist mir halt, wie gesagt, nicht so. Ich fand alles sehr erschreckend. Wolf of Wall Street ist ja ein Film für mich, der wieder viel zu lang ist. So, ja. Wo ich das wieder anprangern muss. Ich finde aber auch trotzdem nicht, dass der Charakter, den Leonardo DiCaprio dort darstellt, dass es ein sympathischer Mensch ist. So, zum Beispiel. Ich stimme dir halt zu, was sowas angeht, wie, ne, es gibt einfach Szenen, wo ich denke so, muss das so sein, muss das so, natürlich, weil er auch eine Satire sein will, muss es so sein, aber er ist halt kein charismatischer, kein netter Mensch, es ist niemand, dem ich zum Boss haben wollte oder mit ihm umgeben möchte. Ja, ich finde auch schleimig. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich habe mich sehr dran gestoßen, als ich den gesehen habe. Ja. Und es kann sein, dass die hinter der Fassade des Glamours, weil ich glaube auch, dass der Film falsch promoted wurde damals, der ist, glaube ich, nicht, der ist nicht als so krasse Abrechnung mit allem, was da war, promoted worden, sondern es war mehr shiny happy people und wir haben ganz viel Geld. So. In die Richtung ging es eher in den Ankündigungen des Films. Kann sein, dass wenn der angekündigt worden wäre als die größte Abrechnung mit Brokern der 80ern, mit einer Parallelgesellschaft, die sich da geformt hat, wie auch immer, hätte ich vielleicht den Film auch anders gesehen. Aber für mich war es eine Nummer zu hart. Und das hat für mich nicht funktioniert, gar nicht funktioniert. Und aber Leonardo DiCaprio hat andere sehr große Filme gedreht. Ich glaube, es gibt kaum einen, der auch so eine gute Auswahl hatte bei Filmen, der es geschafft hat, schon als Teenager wirklich grandiose Rollen zu spielen. Ja. Und das Schlimme ist, er sieht ja immer noch aus wie ein Teenager, also wenn man nicht genau hinguckt. Ich finde, langsam wirkt er männlich. Ja, es ist allmählich, aber es hat mir auch 20 Jahre gebraucht oder 30 Jahre. Ja, klar. Ja. So, ja. Wie alt war der, als der Gilbert Grape gemacht hat? 13 oder so? Ich behaupte mal, der ist ungefähr in meinem Alter plus minus 1-2 Jahre. Und ich bin 42. Ja, nein, ich weiß nicht, wann Gilbert Grape war. Das ist der Grape kam 93. Oh, genau. Okay, dann ist er wahrscheinlich doch jünger als ich. Und er ist 74 geboren. Oh, der ist doch so alt wie ich. Ich hätte es über Grape irgendwie tatsächlich irgendwie noch Ende der 80er Jahre irgendwie verortet, von daher. Ja, aber das ist, schon das war ja damals, der war für einen Oscar nominiert, ne? Ja. Kann gut sein. Für die Rolle. Und das ist unfassbar. Und dann, wenn man hier die Basketball Diaries kam, dann, ne? Unfassbar guter Film. den man damals gar nicht verstanden hat, als man ihn gesehen hat. Aber im Nachhinein noch mal gucken, dann verstanden hat. Ich war in den 90ern halt auch, ne, grün hinter den Ohren. Oder A Boy's Life heißt er, glaube ich. Mit Robert De Niro als, oh, ja, als den Stiefvater, so ultra brutal und so. Ja. Auch das, ja. Und Romeo und Julia, du hast es gerade schon gesagt, Jasmina, den kann ich mir heute noch angucken und finde den super. Ja, also zum A ist es eine zeitlose Geschichte. Das funktioniert halt grundsätzlich immer, Romeo und Julia. Das ist einiges, was vernünftig gemacht ist. Man sieht den Film ein bisschen an, die Zeit an, aus der er stammt. Nämlich, dass es die 90er Jahre sind. Dennoch ist richtig gut gemacht. Und es ist einfach ein ganz großer Gewinn. Das sind halt die originalen Dialoge. Ich glaube, die sind an manchen Stellen ganz leicht minimal abgewandelt. Aber sonst sind es die gleichen Dialoge von Shakespeare. Und das hast du einfach diese wunderbare Bildsprache der modernen Gegenwartszeit der 90er Jahre. Es funktioniert halt immer noch richtig gut. So, und es passt. Ja. Es ist eine gute Modernisierung des Stoffs. Ja. Habt ihr The Revenant gesehen? Nein. Ich hab's versucht und ich hab so eine Dreiviertelstunde geschafft. Und dann habe ich auch Pause gemacht und ich wusste nicht, ob ich weitergucken möchte. Ich fand bis dahin strunzenlangweilig. Also ich war im Kino und das ist auch so zwiespältig. Die Geschichte hat mich irgendwie dann doch enttäuscht, aber da ist wieder das Visuelle, die Optik des Films hat mir sehr gut gefallen. Ich liebe halt Landschaften und dann in Verbindung mit der Musik und dieses, das hat mir dann wieder Spaß gemacht zu gucken. Aber ich kann verstehen, dass es ist ein sehr langatmiger Film, ja. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass man mehr sieht, wie er, was für Tricks er anwendet, um zu überleben, ja. Aber die Szene jetzt mit dem Bären, hast du die gesehen? Die ist ja relativ am Anfang, das ist ja in einer halben Stunde oder so. Ja, ja. Die hat mich schon irgendwie innerlich so ein bisschen erdrückt, weil ich fand das schon... Die ist ziemlich brutal, ja. Vor allem, es heißt ja, dass der Bär so trainiert war, dass er quasi halt echt schlägt, ohne ihn zu verletzen, weil er wohl trotzdem durchaus einmal verletzt worden ist. So. Deswegen echt? Ich dachte, das CGI. Bitte? Das CGI, dachte ich, oder? Also ich habe irgendwo gelesen und gehört, dass das Ganze tatsächlich ein echter Bär war, ein dressierter Bär. Und das ist deswegen auch so, wahrscheinlich sind da schon irgendwie auch CGI-Szenen dabei, denke ich mal. Ja, keine Ahnung. Und zumindest ist es eine sehr brutal, sehr rohe Szene. Also Leo DiCaprio wird von einem Bär angegriffen. So. Das ist eine Szene, die geht, glaube ich, keine Ahnung, geht glaube ich auch 5 bis 10 Minuten. Zumindest fühlt sich das relativ lang an. Ja. Und das ist einfach so, man merkt einfach so, was für ein Spielball so ein Mensch ist, wenn er von einem großen Grizzly angegriffen wird. Ja. So. Also wer schon mal Tierdokus gesehen hat, wenn so irgendwie Wale mit einer Robbe spielen, das ist halt ein ähnliches Bild. Ähnlich, genau, ja. Doch. Okay. Ich finde, mich hat dieser Film überhaupt nicht interessiert, ehrlich gesagt, weil ich den Trailer gesehen habe und ich fand den Trailer schon ermüdend, damals im Kino. Und ich dachte mir, ja, okay, jetzt habt ihr mir die ganze Geschichte erzählt. Vielen Dank dafür, weil ich meine letztendlich, worum geht's? Berichtigt mich, falls ich falsch liege. Sein Sohn wird umgebracht. Mhm. Und deswegen zieht er los, um die zur Rechenschaft zu ziehen, die den Sohn umgebracht haben. Auf diesem Kreuzzug, wenn ich so sagen darf, wird er von einem Bären angegriffen. Nee? Aber dann wird er zusammengeflickt. Er wird von einem Bären angegriffen und sie lassen ihn dann zurück und der Sohn will das nicht irgendwie und dann wird der Sohn umgebracht und er kriegt das so in einem halbtoten Zustand mit und geht dann los, um sich zu rächen. Ja, okay, also so ist die zusammengemixt ist es das Gleiche. Ja. Und wir haben eine Idee davon, dass er die finden wird und zur Rechenschaft ziehen wird. Mhm. So, und deswegen weiß ich, worum es da geht. Und ich finde auch dann, wie er sie findet und so, das Ende, also, das ist dann so, dieser Weg, bis er da hinkommt, ist so ewig lang, ja. Und man sieht halt nicht so vieles, wie er um das Überleben kämpft, sondern er zieht halt da durch die Gegend. Und dann geht es irgendwie so zack, zack, zack und es ist nicht so befriedigend, das Ende irgendwie. Also, ich weiß nicht, also so wie ich mich halt erinnere, es war dann so, ich dachte so, das Ende hätte ich anders geschrieben. Ja, es gibt ja immer verschiedene Arten von Langatmigkeit. Also ich glaube, Tarantino hat in seinen letzten Filmen Langatmigkeit neu erfunden. Das war ja mit Django, das sollte ja auch so, dass dass einfach der Film in immer gleichem Tempo im Prinzip vor sich hin plätschert. Und, bitte? Also bei Django hat es mich jetzt nicht gestört irgendwie. Das kam mir ganz lange ab mit vor. Nee, weil es geht nur ums Erzähltempo. Ja, ja. Ja, so. Ja. Und genauso bei Hateful Eight hat er es ja jetzt auch nochmal gemacht, dass er in diesem gängigen Western-Erzähltempo mit den Höhen und Tiefen, kein Wendepunkt-Geschichten, eben das so weitergemacht hat. Aber das kann man sich sehr gut angucken. Der nimmt sich auch Zeit zwischendurch, fast eine Minute lang, eine Landschaft zu zeigen. Aber es ist völlig in Ordnung für einen, wenn man es dann sieht. 12 Years a Slave, wir hatten es gerade schon. Das ist ein Film, der auch unglaublich mitfühlen lässt, durch lange Szenen, lange Aufnahmen zwischendurch, weite Bilder, um einfach diese Zeit mitzugehen, die der Hauptdarsteller eben gehen muss in seiner Situation. Und dann gibt es Filme, die mich wirklich verrückt, rasend und wütend machen, weil sie es nicht schaffen, mir irgendeine Handlung zu diesen langen Szenen, sag ich mal, zu geben. Und Revenant habe ich den Trailer gesehen und ich wusste direkt, das ist so ein Film und bitte lasst mich in Frieden damit. Bei mir war es bei The Revenant halt zwiespältig, weil ich es teilweise also ich fand es halt teilweise schön, mir das anzugucken und auch dieses innerliche Kopfkino halt so, wie wird es mir denn gehen, wenn ich jetzt da so in der Natur ausgesetzt bin? Ja, ich würde sofort sterben wahrscheinlich, ja. Wo es mich gestört hat, diese Länge, war ja bei Interstellar. Mhm. Das hat mich manchmal wahnsinnig gemacht. Ich so, jetzt mach doch mal die Geschichte interessanter. Ja, ja, genau. Also, wo mich die Länge... Entschuldige. Ja, nee, bei The Revenant ist es mir halt so zwiespältig. Also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, boah, ich kann nicht weitergucken, wie bei dir, Tim. Ja. Und wo mich die Längen überhaupt nicht gestört haben, war Magic Mike. Ist es raus. Ja. Pun intended, I guess. Oh. Nein. Magic Mike XXL? Eben. Gleiche Film, nur länger, oder ist es eine Fortsetzung? Wollen wir weiter darauf rumreiten? Muhaha. Nein, der ist XXL, der Film. Also sie spielen ja, sagen wir mal, in Gänze im ersten wie im zweiten Teil mit Größen und Längen. Und deswegen Magic Mike XXL ist dann eine auch thematisch passende Überleitung. Ich muss dazu sagen, dass ich grundsätzlich gegen Magic Mike war. Und dann hat mir Jürgen, unser aller Jürgen, hat gesagt, das ist ein voll der super Film. Der musste mal gucken. Der ist richtig, der hat Humor. Und ich dachte, okay. Und saß hier und habe Magic Mike geguckt und dachte mir, Alter, vielen Dank für diese Bilder, aber Jürgen, lass uns noch mal über die Definition von Humor sprechen. Ich bin entsetzt. Schönen Gruß an Jürgen an dieser Stelle. Danke Jürgen nochmal für diese Empfehlung. Ich fand den dann auch sehr lustig, den Film, wie auch immer. Nein, es ist super. Die strippen halt die ganze Zeit und das kann man ja jetzt im ersten Moment nicht so schlimm finden. Ja, Magic Mike XXL ist tatsächlich gar kein schlechter Film und ich habe mich mal mit einer Freundin aus Tel Aviv drüber unterhalten. Und wir haben tatsächlich diese gesamte Sozialkritik und Gesellschaftskritik, die in Magic Mike halt tatsächlich stattfindet, haben wir über 2 Flaschen Wein auf den Punkt gebracht. Und seitdem muss ich sagen, der hat wirklich Tiefgang, der Film. Aber im ersten Moment ziehen sie sich halt aus. Ich meine, ich habe Magic Mike gesehen, aber... Dann würdest du dich ja... Aber muss man Magic Mike sehen, wenn man schon The Full Monty gesehen hat? Ne Monty? The Full Monty? The Full Monty? Nein, was kenne ich? Wie heißt denn der auf Deutsch? Das ist dieser britische Film mit diesen Aberlern, die quasi die Gemeinde zu den Chippendales machen, weil sie alle arbeitslos sind, ganz oder gar nicht, genau. Ja, richtig. Man sollte dann trotzdem, kann man Magic Mike gucken. Das ist halt ganz praktisch. Ist doch mit einem von den Hemsworth-Geschwistern, oder? Magic Mike? Ja? Nö. Wie heißt der? Oh, mir fällt es ein. What? Aber das spielt er nicht mit, glaube ich. Nee, du hast Channing Tatum, du hast Matt Bomer. Ah, genau, Channing Tatum, den verwechsel ich immer mit irgendeinem von den Hemsworth-Brüdern. Da gibt's ja auch mehrere. Mal finde ich ja auch. Wie bitte? Wie meinst du jetzt? Dich? Bomer finde ich auch heiß. Ja, der ist super. Der ist klasse. Also ich finde den vor allem... ich muss vor allem sagen, White Collar ist eine so gute Krimi-lustige Serie, die guckt man wirklich gerne. Natürlich ist der fabelhaft hübsch, klar, aber normalerweise nimmt er ja Rollen an, in denen der ein normaler Schauspieler sein soll und nicht nur hübsch aussehen soll. Und dann passiert halt noch sowas wie American Horror Story dazu, die Hotelstaffel, wo er halt der sexy, blutsaugende Vampir ist irgendwie und auch nichts anderes macht. Das ist dann schade. Also, ja. Aber sonst, nee, ich meine, das ist halt krass, dass auch so ein Matthew McConaughey da mitspielt bei Magic Mike, ne? Ja. Es ist halt schon absurd. Und wie gesagt, wenn man sich mal mit ein bisschen Zeit und zwei Flaschen Wein und einer netten Frau hinsetzt und drüber redet, wie die, was da eigentlich drin steckt, dass einer gezwungen ist, immer weiter zu strippen, weil er nicht mal ein Bankkonto eröffnen kann. Obwohl er die Tausenden in der Tasche hat, bar. Da steckt tatsächlich noch ein bisschen was hinter. Das ist richtig, ja. Nur es ist wenig im Vergleich zu den Stringtangas. Aber eigentlich waren wir ja bei der Frage mit den Schauspielern, wenn sie mal gehen. Fällt euch noch jemand ein? Wir waren gerade beim Kommen, Entschuldigung. Ja. Ich würde an der Stelle, gerne Christian Bale in den Raum werfen. Ja. Der auch wandelbarer ist, als man denkt, wie ich finde. Laura schüttelt den Kopf. Laura schüttelt den Kopf. Ich komme mit dem Jungen nicht klar. Es tut mir so leid, aber ich erkenne an, was er leistet, aber er fällt dann doch immer wieder in diese eine Rolle zurück. Und die für ihn prägendste Rolle, ob er das möchte oder nicht, ist jetzt natürlich rückblickend der Batman. Das war der kommerziell größte Erfolg von ihm und das ist das, was ihm die meiste Publicity eingebracht hat. Der hat auch viele andere Sachen gemacht. Ich erkenne jetzt aber immer diese Rolle darin, wenn es jetzt nicht gerade der Machinist ist oder so, was ja halt auch das ist, ne, um Himmels Willen. Das meine ich mit dem, der hat viel geleistet und er ist definitiv wandelbar. Nur im letzten Moment fällt er doch immer wieder auf sich selbst zurück und hat sein Gesicht. Und da erkenne ich oder sehe ich andere Schauspieler, die mehr von sich, die auch in sich anders rüberkommen können und sich völlig neu erfinden können für verschiedene Rollen, so wie wir es vorhin mit Joaquin Phoenix hatten. Schnäuzer ins Gesicht und schon ist der Typ ein anderer Mensch irgendwie. Ja. Christian Bale ist das für mich nicht. Dann wäre tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ich finde halt schon, dass der durchaus auch alle Sachen machen kann, so, und weil ich bei ihm zum Beispiel auch an The Fighter, ist das, glaube ich, denken muss, an seine Rolle in American Hustle, wo er sehr viel Mut zur Hässlichkeit beweist, natürlich American Psycho, ja, oder wie heißt sein Durchbruchfilm, wo er als 13-Jähriger mitgespielt hat, auch von Spielberg, Reich der Sinne, Reich der Sonne, Reich der Sinne ist was anderes, Reich der Sonne heißt den, glaube ich. wo er einen Jungen spielt, der... Ich google mal Reich der Sinne. Ja, ich glaube, Reich der Sinne ist, glaube ich, so ein chinesischer Erotikfilm aus den 70er Jahren. Wir wissen es gleich. So ein berühmt-berüchtigter. Porno-Film/Drama. Das bitte, ist gut. Bitte was? Ein Porno/Drama. Ja. Ja, der Film hat quasi BDSM schon gezeigt, bevor es Fifty Shades of Grey gab. Ja. In gewisser Art und Weise. Ja, oder, also, wie gesagt, ich finde halt schon, das Einzige, was man, wo ich dir recht gebe, was Christian Bale angeht, ist, dass er teilweise, dass er jemand ist, wo ich manchmal denken würde, mach mal halt ja Pause. So, und mach mal was anderes. So. Und dann komm zurück zur Schauspielerei. Es gibt so ein paar Leute, die, wo ich denke, ich mag die total gerne, aber die drehen mir auf einmal wie zu viele Filme gleichzeitig. Und ja, also ganz schlimmer Fall halt Johnny Depp, bei dem ich frage, ob der jemals wieder irgendwo ankommt, wo ich ihn gut finden kann. Oder ob der Zug schon lange abgefahren ist. Mhm. Der einfach zwischendurch zu viel Scheiße einfach gemacht hat. Nennen wir das Kind beim Namen. Er hat einfach Scheiße gemacht. Und ja. immer mit ganz viel Make-up und welchen Prosthetics irgendwie im Gesicht und seltens gut oder witzig. So. Und der kann eigentlich was. Johnny Depp ist auch jemand, wo ich finde, der kann was. Der kann auch verschiedene Dinge darstellen. Aber vielleicht kann er. In den letzten 10 Jahren hat er das nicht mehr großartig gezeigt. Ich wollte sagen, vielleicht kann er es halt nicht mehr, weil er einfach zu durch ist. Oh, der hat seinen Mojo verloren, das weiß ich nicht. Also. Ja. Vanessa Paradis hat's mitgenommen. Ja. Schwupps weg. Ich muss sagen, ich habe mir die Zusammenfassung von dem Reich der Sinne durchgelesen. Ja. Wow. Ja. Sie bringt ihn um. Und dann schneidet sie ihm den Penis ab. Ja. Weil er das so will. Ja. Und dann ist natürlich die rechtliche Frage, ne? Also ich habe jetzt ein paar juristische Fragen dazu. Aber lassen wir das Thema. Wo ist der Vogel, wenn man ihn braucht? Ja. Aber wie gesagt, wurde ihm auch schon zweimal erwähnt, um das Thema wieder auf was ganz anderes zu lenken, weg von Penisabschneiderei. Dabei haben wir da jetzt einen Titel für die Sendung. Ja. also Joaquin Phoenix ist auch einer, der ich finde, der ein ganz, ganz toller, wandelbarer Darsteller ist. Hat auch ein paar Murksfilme gemacht, allerdings nicht ganz so viele. Aber eigentlich, dass ich mir nicht unheimlich gerne sehe. Und wo ich mal bedenke, und der aber nie so ganz groß eigentlich in dem Rampenlicht steht, in dem er eigentlich stehen müsste. Was ich auch interessant finde, dass wenn über ihn gesprochen wird, immer sein Bruder trotzdem noch erwähnt wird. Ja. Hast du jetzt auch gemacht. Phoenix, wo ich denke so, kann er nicht für sich alleine stehen? Ja. Ich glaube, das ist die, so tragisch das ist einfach Gold für schreibende Zunft. Dass man immer noch diese Geschichte zur Anfütterung mit dazu erzählen kann. Du musst halt in deinem klassischen Artikel 3 Nebenstories noch miterzählen. Und das ist eine Story, die du dann miterzählst, wenn du es ganz klassisch machst. Und ich muss sagen, dass Joaquin Phoenix natürlich auch nie da oben im Rampenlicht angekommen ist, weil der sich viel getraut hat in seiner Karriere. Und diese, was war das denn für eine absolut abgefahrene, inszenierte Show, die der da mit Casey Affleck gedreht hat. Ja. Das ist ja so unfassbar absurd gewesen. Der hat ja ein Jahr lang oder so, hat der komplett Hollywood genutzt, weil die nicht wussten, dass das gespielt ist. Ja, ja. Und er hat diese wie sagt man denn, Reality-TV-Show im Prinzip, was ja dann zum Film zusammengeschnitten wurde, gedreht und hat so getan. Er hat sich also, sagen wir mal, Tim mal 3 zuwachsen lassen, ungefähr. Ja. Der Bart kommt dem schon recht nah, aber der hat halt sich dazu die Haare ganz fürchterlich lang wachsen lassen. Nicht mehr geduscht, nur noch Sonnenbrille auf die Nase und er hat so getan, als würde er jetzt Rapper werden. Und das ist, glaube ich, der beste Stunt, der jemals gemacht wurde in moderner Hollywood-Sphäre. Und die Leute haben es geglaubt und dachten, oh mein Gott, der Junge ist völlig abgedreht. Ja. Und dabei ist dieser, ich konnte mir den Film nicht bis zum Schluss angucken, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin schon da ausgestiegen, wo Ben Stiller bei ihm saß, der es ja auch nicht wusste, ne? Und der dann gecastet werden sollte und auch nicht, und es war alles ganz schlimm. Und Fremdscham ohne Ende, weil alle um ihn herum glauben, es sei echt. Und ich warte immer noch darauf, dass wenn Crispin Glover mal stirbt, wenn er rausfindet, dass er auch die ganze Zeit nur so eine Doku gedreht hat. Wer ist das? Crispin Glover ist der Schauspieler, der den George McFly in Zurück in die Zukunft gespielt hat. Ach ja, klar. Und er hat immer auch ein paar andere Rollen mitgespielt. Aber der Typ ist auch eine so abgefahrene Persönlichkeit, der ist so durchgedreht, das glaubt man gar nicht. Also wenn man so, es gibt so diverse Auftritte von ihm, bei Letterman zum Beispiel, die man auch auf YouTube finden kann, wo man sich fragen muss, was ist da los mit diesen Menschen? Und der ist wohl immer so. Also, das ist so eine Mischung zwischen, man ist total fasziniert und eigentlich möchte man nichts weiter davon wissen, von dem, was bei dem so vorgeht. Es gibt einen Film, das ist ein von Werner Herzog, in dem, wenn mir der Titel gar nicht einfällt, ist auch egal, aber es gibt eine Szene, irgendwie, die ja auch bei Crispin Glover im Haus irgendwie spielt. Es ist so unfassbar. Ja, es gibt so Typen, ne? Aber gut, der hat halt ausgesorgt. Der hat halt seine Rolle gehabt, hat die gespielt und hat bis ans Lebensende jetzt völlig ausgesorgt und kann alles machen, was er möchte. Ich sehe den nur immer noch in Ankündigungen für Comic-Cons. Ja. Und denke mir, wirklich, wirklich? Und der hat auch ein paar, den gibt es noch. Der hat auch, glaube ich, mindestens ein Musikalbum rausgebracht. Und dazu gibt es auch Videos, Musikvideos, die er selber gedreht hat. Und das ist, dafür wurde das Wort Avantgarde erfunden. Das ist dadaistische Avantgarde. Aber wenn man es doch kann. Ja, ich bin halt nicht sicher, ob er das kann. Also ich sehe das, ich halte es nicht aus. Ich ertrage es halt nicht. Es gibt ja irgendwie offenbar irgendwo einen Markt dafür oder so. Ich keine Ahnung. Der lebt in Hollywood, hat da sein Haus, sein Anwesen, wie du sagst. In irgendeiner Form hat er ausgesorgt. Keiner weiß genau wie, aber schön für ihn. Naja, der hat halt richtig verhandelt, ne? Offensichtlich. Oder so, ja. Dass der, wenn der eine Beteiligung hatte an Zurück in die Zukunft, tada. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er nicht großartig auftaucht im zweiten und dritten Teil. Im zweiten Teil die Szenen, die ihn quasi zeigen, aus einer anderen Perspektive. Da hat man jemanden genommen, der so ein bisschen aussieht wie er. Und so, dass man sieht das immer so von hinten, oder so komische Seitenansicht in die Frontal. Und ich glaube, es gab auch eine Klage von ihm, weil er halt Filmmeter ja aus dem ersten Teil wiederverwendet wurde, ohne ihn zu fragen oder irgendwie sowas. Naja, dennoch scheint er ja genug Geld gemacht zu haben, ne? Ja. Also von daher, nein, der wird genug Kohle haben. Aber dadurch, dass wir jetzt die erste abstrakte Frage nicht beantwortet haben, weil sie wahrscheinlich auch nicht in Gänze zu beantworten ist, ja, habe ich noch meine resümierende Frage, die zum Abschluss doch ich jetzt hätte noch einen Schauspieler möchte ich dann hau raus. Wie steht ihr zu Matthew McConaughey? Also ihr seufzen alle. Ja, genau, weil mir geht's ähnlich. Ich war ja früher mal bekannt, da habe ich das Gefühl gehabt, man hat lange von mir gehört und auf einmal ist so ein Boom entstanden. Ja, er kam mal zurück mit True Detective, der ersten Staffel. Da fand ich ihn auch genial. Ja. Der hat auch andere Sachen gemacht, also der hat auch abgefahrenes Zeugs gemacht. Ich glaube, er hat für sich immer beschlossen, ich kann nicht immer nur das Schönling sein, ich muss was anderes machen. Und also, dann macht er Magic Mike. Ja. So. Aber ich fand es irgendwann too much, es war zu viel auf einmal. Ja. Ich finde den lustig, für so einen Typen, der eigentlich gar nicht so besonders gut schauspielern kann. Machen wir uns nichts vor. Wir wissen alle nicht, wie der True Detective hingekriegt hat. Ja. Weil nichts davor und auch nichts danach vermuten ließ, dass er diesen Charakter so geben kann. Ne? Ja. Vielleicht hatte er auch eine ganz fürchterliche Vergangenheit und das ist auch Teil von ihm. Also, wer weiß. Aber zumindest als Schauspieler habe ich ihn vorher und nachher nicht mehr so wahrgenommen wie in dieser genialen Staffel. Er ist er ist so ein bisschen Everybody's Darling. Also er hat halt irgendwie die richtige Zeit pausiert, öffentlich pausiert, mehr oder weniger, um von dem Sexsymbol irgendwie wegzukommen zu, jetzt muss ich halt die gereifteren Rollen spielen. Vielleicht war das ein cleverer Schachzug, aber wenn ich Matthew McConaughey höre, denke ich immer nur an irgendwelche Paparazzi-Bilder vom Strand, ehrlich gesagt. Ich denke nicht an große Schauspielkunst. Ja. Man sollte an der Stelle noch Dallas Buyers Club erwähnen. Ja. Ah ja, richtig. Ja. Der, was ich habt ihr ihn gesehen? Ja, habe ich gesehen. Der schon. Er war nicht ganz das, was ich gedacht habe, was er ist, nach dem, was ich gehört habe, nach der Beschreibung, was ich auch gelesen habe darüber. Aber ich fand ihn da schon gut. Er hat das schon gut verkörpert, so. Dafür, dass er schon eine sehr schwierige Rolle eigentlich auch ist. Genau. Dagegen sage ich auch überhaupt nichts. Dann nehmen wir den noch mit rein, den Film. Ja, aber dann sagen wir die beiden. So. Genau. Gut. Jetzt können wir zur anderen Frage kommen. Ja. Weil Laura jemand gesagt hat. Weil Laura. Laura hat euch zugestimmt und Nein gesagt. Ich hätte gerne über eine Frau dazu gesprochen. Wir haben jetzt nur über Männer gesprochen. Genau. Und ich glaube, dass es viele... Also, wie soll man es sagen? Ich glaube, dass wir ein bisschen das Problem haben... Es kann sein, dass ich das völlig falsch interpretiere und es kann sein, dass mir jetzt alle im Nachhinein auf die Finger hauen, wie ich sowas überhaupt nur sagen konnte. Ich habe das Gefühl, dass in den Jahrzehnten der ersten Hollywood-Ära, 50er Jahre, sagen wir mal, bis hin in die 70er und 80er hinein, bei den Frauen, also bei Schauspielerinnen, zwei sehr klare Muster gab. Entweder du bist die Charakterdarstellerin oder bist das nette Häschen. Und wir haben jetzt leider, für meinen Begriff leider in den 90ern, diesen Sprung gemacht, dass wir alle auf Häschen versucht haben zu trimmen, weswegen die großen Charakterschauspielerinnen wirklich an zwei, drei Hände sind schon viel zu viel. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, komme ich vielleicht auf zwei, drei Namen, weil tatsächlich das Bild, Madonna hat es neulich so schön gesagt, die mach, was du möchtest, aber werd nicht alt. Und bitte rede niemals darüber, was du machst, sehe aber so aus, als würdest du alles machen. Und ich glaube, dass dass die Schauspielerinnen selbst so ein, und die Rollen dann auch so geformt waren, dass man leider diese klare Definition, wie zum Beispiel eine Maggie Smith fällt mir ein. Maggie Smith, die ich in jeder Rolle in allem sehen kann, die einfach ein wahnsinniges Händchen hatte. Früher selber eine bildhübsche Frau war, darüber müssen wir gar nicht reden, aber sie hatte immer Stil. Und mir fehlen inzwischen Schauspielerinnen, die zu ihren Rollen den Stil wahren. Und das ist, glaube ich, für Männer ein bisschen einfacher als für Frauen. So tickt unsere Gesellschaft, dass wir darüber reden können, dass, was weiß ich, Wolf of Wall Street, diese Sachen passieren, wir das aber nicht mit Leonardo DiCaprio in Verbindung bringen. Während der Counselor gedreht wird und alle schicke Anzüge tragen und Cameron Diaz übers Auto robbt. Das sind so die Sachen, ich will das nicht alles über einen Kamm scheren, aber das macht es für mich schwierig, das macht für mich leider schwierig, aus diesem Bild heraus eine große Schauspielerin, wie man sie aus den 60ern und 70ern rübertragen würde, zu finden. Mag ein eingeengter Blick sein, aber irgendwie komme ich aus der Nummer nicht raus. Aber wen ich zum Beispiel sehr gerne habe und ich auch ihren Look mag, ist Meryl Streep. Ja, stimmt. Wie gesagt, es gibt welche. Meryl Streep, es gibt Julianne Moore, wir hatten sie gerade schon. Es gibt Helen Mirren, richtig. Da reden wir jetzt Judy aber Dench. Auch. Aber schön, dann geht das schon später eigentlich. Das meine ich, Die gehören nämlich für mich eigentlich eher, die sind rübergeschwappt, so, auch wenn sie dann noch große Rollen hatten. Aber die haben eigentlich die Klasse aus den 80ern noch mitgebracht, wenn man das so blöd formulieren darf. Und mir fällt es schwer, jetzt reden wir mal wirklich über die letzten 20 Jahre, eine junge Schauspielerin zu finden, die das, außer Kate Winslet, die sagt, da, siehst du? Blanchett finde ich auch. Ja. Kirsten Dunst. Aber das sind nicht die Großen, die da oben stehen werden. Kirsten Dunst ist jemand, um die es jetzt halt auch irgendwie gefühlt still war, nachdem sie zwischendurch doch sehr präsent war, die aber auch schon eine lange Karriere hat. Man darf nicht bedenken, die in Interview with the Vampire hat sie als junges Mädchen schon mitgespielt. Mhm. Und irgendwie war es eine Zeit lang ein bisschen still, so, und dann ist noch dieser fiese Brummer, der durch die Gegend brummt. Und weiß nicht, dann kam mal so ein bisschen so Melancholia und Lars von Trier, diese Geschichte, wo sie dann auch noch irgendwie nackt oder halb nackt rumläuft, so, und dann gab es ja diese Nazi-Sprüche von Lars von Trier und so weiter, und naja, und dann hat sie halt in Fargo mitgespielt in der zweiten Staffel. Ja. Und macht diese Sache unfassbar gut. Ein echtes Highlight der zweiten Staffel von Fargo. Und neben Ted Danson. Ja. Und ist jemand, wo ich denke so, ich mag Kirsten Dunst. Ich würde echt gerne wieder mehr von ihr sehen. So. Mhm. Weil sie auch mehr kann, als nur irgendwie gut aussehen. Richtig, Kirsten Dunst hat die Pause übrigens genommen, um englische Literatur zu studieren. Ach was. Das kann man dazu sagen. Ja. Und sie hat nicht den riesengroßen Erfolg gehabt, der eine Ära geprägt hat. Wenn wir über, wir sagen George Clooney und haben 20 Rollen im Kopf und haben 400 Millionen verkaufte Kinotickets vor Augen. Ne? Ja. Wir reden über Leonardo DiCaprio und wir reden über Brad Pitt. Und wir haben halt die da oben. Wir haben da oben aber eine Julia Roberts vielleicht? Oh, bitte nicht. Nee. Naja, aber deswegen frage ich, wo sind die Frauen, die wir da oben ansiedeln können? Und die ist ja auch mehr 90er. Die hat ja in 2010ern, glaube ich, keinen Film mehr gedreht, oder? Die hat doch in der Oceans-Reihe hat sie mitgespielt. Ja, aber das war nicht 2010er, oder? Nee, ja, ich weiß nicht, wie lange die... Ja, das war mehr die frühen 2000er, glaube ich. Ne? Ja, glaube ich jetzt auch. Ich... Ich bin der Meinung, dass sie vor kurzem irgendwas mitgespielt hat, wo mir nicht einfällt, was es war. Also ich mag Julia Roberts nicht besonders gerne, deswegen gucke ich auch keine Filme mit ihr. Die hat ja doch in dieser Schneewittchen-Film, dieser neue Schneewittchen-Film zuletzt mitgespielt, glaube ich. Das war Charlize Theron. Das war Charlize Theron, ja. War gleichzeitig raus. Und der mit Charlize Theron war ein bisschen bekannter und dann gab es noch einen mit Julia Roberts, da war sie, glaube ich, auch die böse. Interessant. Nee, kenne ich gar nicht. Muss ich mal nachgucken. Aber Schneewittchen müsste ich jetzt noch an Drew Barrymore denken, die aber auch nicht so... Mhm. Die hat halt andere Probleme gehabt zwischendurch, so halt, ne? Das ist ja das Problem, ganz oftmals mit Kinderdarstellern. Es ist für die ganz schwierig, irgendwie erwachsen zu werden. Entweder sie fallen komplett ab, im Sinne, sie landen irgendwo im Alkoholismus oder sonstigen Drogengeschichten, oder sie wollen einfach selber nicht mehr weiter schauspielern, sondern was anderes machen. Manche kommen dann noch manchmal später wieder ein bisschen wieder, aber machen dann irgendwelche B-Movies für Asylum, wo es um fliegende Haie oder so geht. Und um nur ein Beispiel zu nennen, ich habe es nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob da hier ehemaligen Kinderstars dabei sind. Das ist halt ganz schwierig und aber das trifft ja sowohl Jungs als auch die Mädels wollen. Aber ja, das stimmt schon. Das ist ja ein altbekanntes Problem, dass die Frauen müssen irgendwie immer gut aussehen so und dürfen nicht alt werden. Oder aber sie werden alt, man erkennt sie nicht wieder auf einmal. Also ich habe gesehen Stakeland. Ich glaube, auf Deutsch heißt der, glaube ich, Vampire Nation. So ein Horrorfilm. Auf Deutsch. Ja, ist so. Also, du kennst ja die Filme nicht, ne? Ein Film hat einen englischen Titel, auf Deutsch hat einen anderen englischen Titel. Man fragt sich so, warum? Weil, ja. Er spielt in so eine quasi eine Vampir-Apokalypse und Vampire sind überall, ein paar einzelne Männer und Menschen laufen rum, für Männer auch Frauen, und versuchen irgendwie irgendwelche sicheren Orte wieder Zuflüchte zu bekommen. Und da spielt Kelly McGillis denn mit. Und Cammy Gillis hat die weibliche Hauptrolle gespielt in Top Gun. Ach. Blond, hübsch. Ja. Die Frau ist ja auch älter geworden, man kennt sie nicht wieder. Also sie hat halt graue Haare und sie war zwischendurch auch nicht großartig präsent, weil es keine weiteren großen Filme mit ihr gab oder so, was natürlich auch dann nicht gerade hilfreich ist, aber war da echt ein bisschen erschrocken, als ich sie gesehen habe, weil sie tatsächlich auch älter aussieht, als sie ist. So in der Form. Und das ist natürlich egal. Bei Frauen ist es eher ein Problem, als wenn Männerrollen gefühlt. Ja, und ich meine, es wird weniger verziehen, klar. Du hast das Phänomen, dass Tom Hanks jetzt auch mit seinen, wie alt ist Tom Hanks? 60 irgendwie? Würde ich sagen. Also Big war der ja schon. Big habe ich damals im Kino gesehen. Und da war er 20. Ja. Und vorher war er schon, war ja noch Splash. Das ist ja nicht so am Ende der 70er Splash, oder? Da war er auch schon 20 oder so. Ja, also wir haben eine Einordnung, was Tom Hanks angeht, und er darf immer noch den Hecht spielen. Ne? Ja. Er spielt immer noch den Ehemann und nicht den Großvater. Ja. Das ist halt auch das, was diese Filmindustrie mitbringt irgendwie. Dass im Zweifelsfall, es gibt ja diesen bösen Spruch, wenn du als Frau einen Oscar gewinnen möchtest, dann musst du dich halt ausziehen. Zieh dich komplett aus in einem Film und du kriegst den Oscar für die weibliche Hauptrolle. Hm. Ich habe das nie nachgeforscht, aber dass sich das so lange gehalten hat, dieses Gerücht. Und dass auch eine Halle Berry den schon mal in die Hand gedrückt bekommen hat, nachdem sie sich splitterfasernackt ausgezogen hat in einem Film. Das sind so Momente, ne? Wo man sich denkt, ja, okay, deswegen vielleicht. Aber mir fehlen die großen weiblichen Darstellerinnen. Ich habe viele Lieblingsschauspielerinnen, klar. Ich meine, wir müssen nicht über Tilda reden. Aber Ja, aber die haben nicht das Standing, das Öffentliche. Ja. Auch nach 100 Filmen nicht das Standing, wie es ein George Clooney haben wird. Und ich wette, wenn du jetzt einfach in die Stadt gehst und die Leute fragst, nenn mir die letzten 3-4 Oscar-Preisträger. Bei den Männern fällt bestimmt... Die männlichen Oscar-Preisträger weiß, glaube ich, jeder, und die weiblichen würden wahrscheinlich viele... Müsste ich jetzt auch überlegen, um ehrlich zu sein. Also sowohl als auch. Nicht so. Ja. Also, aber sowohl bei männlichen als auch bei den Frauen, weil mich das auch nicht so sehr mittlerweile mehr interessiert, weil einfach auffällt in den letzten Jahren, dass da teilweise wirklich irgendwie Academy Awards vergeben worden sind für Räume, die sich fragen, so, nee, warum? Ernsthaft? Ja. Aber das ist auch kein neues Phänomen, das war schon immer so. Also Stanley Kubrick hat in dem Tag einen Oscar bekommen. Das ist, ne? Wir sind uns, glaube ich, einig, dass Stanley Kubrick einer der ganz großen Regisseure ist, die wir jetzt gehabt haben. So. Ja, ja. Auch dass Scorsese irgendwie so lange gedauert hat, bis er einen bekommen hat, oder Steven Spielberg. Ja. Also lauter solche Sachen, das spricht ja schon für sich. Und ich könnte sogar das, was du gerade gesagt hast über Frauenrollen, sogar auch ein bisschen auf Männerrollen zu, sogar einen Schritt weiter gehen. Farbige Darstellerin. Ja. Oder Darsteller. Ja. Ja. Ja, ja, da hast du recht. Klar, das kann man beliebig erweitern. Gehen die Minderheiten hinein, und ich sehe Frauen jetzt, was die Vermarktung angeht, im Prinzip als Minderheit, weil sie in ihrem in den Punkten, in denen sie gelten müssen, die sind sehr, sehr begrenzt, sage ich mal. Und da hast du völlig recht. Für mich waren die Oscars spätestens vorbei. Es war Vollnacht und ich habe die letzten Oscars sogar live gesehen. Mhm. Das war nicht... War das dieses Jahr? Ich glaube, es war zu diesem Jahr. Oder jetzt im Februar. Ja. Ich weiß nicht. Doch, das war dieses Jahr. Und ich muss sagen, ich war für Steve Carell wegen Foxcatcher. Der war nominiert aus dem Nichts heraus für Foxcatcher, und man muss sagen, dass es ja nun wirklich bemerkenswert ist, was der da abgeliefert hat. Natürlich eine Außenseiter-Wette, aber im Gegensatz zu den anderen Nominierten hätte er halt doch echt schon das auch verdient, muss ich sagen. Und alle haben gesagt, nee, das muss eigentlich Steve Carell werden. Und er ist es nicht geworden. Und das hat mir so leid getan, morgens um 4, weil ich nicht schlafen konnte, dass ich jetzt fertig bin aus anderen Gründen mit den Oscars. Naja, wie dem auch sei. Julianne Moore. Julianne Moore wäre meine, die ich da oben nenne. Hm. Und Tilda. Aber die gelten nicht. Nee, aber auch da wieder, weil wenn du das Kriterium der super große Überhit oder so, ist sie mir auch nicht so dabei, ne? Oder konstant viele, viele Superfilme. Es wäre dann wahrscheinlich Angelina Jolie. Wahrscheinlich. Und das finde ich auch ganz gruselig, weil ich die Frau überhaupt nicht ausstehen kann. Ja, aber das wäre, glaube ich, das Pendant. Wenn wir das Pendant suchen, glaube ich, wäre sie das. Hm. Naja. Vielleicht fällt uns ja jemand Besseres ein. Oder den Zuhörern, falls es jemand geschafft bis hierhin. Ja. Quickie, ne? Du meinst, ja, Kommentaraufgabe für die Zuhörer. Beantwortet Lauras Frage. Boah, genau. Ich würde sagen, dass wir meine resümierende Frage, das ist ein schönes Jahresabschlussthema. Ja. Das sollten wir, glaube ich, und dann kann die Jasmina hoffentlich auch noch mal mit dabei sein und vielleicht guckt ja sogar der Jürgen mal wieder mit vorbei. Die können wir nämlich gerne dann in die nächste Sendung mitnehmen. Mhm. Oder übernächste, vielleicht schaffen wir sogar noch zwei im Dezember. Ich werde die anderen Supermoderatoren briefen, damit wir alle vorbereitet sind, weil ich glaube, dann macht die Frage sogar noch mehr Spaß. Ja. Und würde deswegen den Quickie in diesem Moment für beendet erklären. Seid ihr damit okay? Auf jeden Fall. Ist auch ein sehr ausführlicher Quickie. Wir haben auch schon fast für die 2 Stunden voll. Ah ja, okay. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Richtig, richtig. Genau. Und Jasmina, wie immer ein Fest mit dir gewesen. Vielen lieben Dank. Genau. Auch sehr gerne. Wie üblich an dieser Stelle der Hinweis, folgt uns auf Twitter, @nachos_popcorn, @laura_reinkens, @frau_mima, @nurdertim. Wir grüßen Lauras Mama wieder ganz herzlich an dieser Stelle. Die ist heute noch gar nicht erwähnt worden. Hallo Mama. Und sagen, meine Schwester auch, weil die hat mir gerade geschrieben, dass sie die letzte Folge gerade am Hören ist. Ah, sehr aber das ist auch ganz toll. Genau. Cool. Dann schön. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Tschüss Zuhörer. Tschüss Welt. Tschüss.